Habe ich erzählt, dass mir Leute zu meinem Geburtstag Flachwitze geschickt haben? Ja, der Roddy, ich war quasi dabei. So blöd. Ich hatte wirklich Spaß mit diesem Zeichenspiel. Das war super. Das war wirklich gut. Ja. Aber alles gut. Also, können wir jetzt endlich loslegen. Ich frage mich nur, was dieser rote Knopf hier ist. Nein, im Ernst. Ich neu starten. Der, wo das Icon fehlt offensichtlich, oder was meinst du? Ach, da fehlt dann ein Icon. Irgendwo, wo das Icon fehlt. Das war schon in der letzten Version, hat mir das schon gefehlt. Ich weiß gar nicht, was da los ist. Mir fehlt da was. Pass mal auf. Ich setze jetzt mal Timecode 000 quasi. Mhm. Und dann, das, wenn funktioniert, dann feiere ich hauptsächlich mich. Ein ganz normaler Tag, also. Na gut, dass du selber von dir überzeugt bist. Das finde ich jetzt schon. Wenn ich dir erzähle, später, das glaubst du mir wie nicht. Wie geil ich bin. Ich dir erzähle, wie ich das tue. Ja, auf mit einem Style. Dann flippst du aus. Da flippst du aus. Ja, hat Style. Da möchtest du niemand anders mehr lieben auf dem ganzen Planeten. Ja, ich würde es euch jetzt zeigen, aber dann wüsstet ihr schon, worum es geht. Aber ihr würdet es halt auch nicht kapieren. Nee, ja, das stimmt. Würdet ihr halt auch nicht verstehen. Würde halt euer Mind blown. Weißt du? Das ist halt auch irgendwie, als wenn du irgendwie so einem Außerirdischen halt einfach sagst, hier, die Golden Girls, ne? Warum gerade die Golden Girls? Ich hätte gesagt, das ist wie wenn ich meine Mutter sage, hier das Internet. Deine Mama ist nicht im Internet unterwegs? Doch. Das Schlimme ist, dass meine Mutter extrem im Internet unterwegs ist. Meine verweigert sich dem Ganzen ziemlich. Ja, besser ist das. Meine Mama ist im Stadium, wie kann ich jetzt hier von YouTube so ein Video an WhatsApp-Gruppe weiterleiten? Ja, aber das ist ja schon advanced. Ja, ja. Das ist ja ganz hervorragend. Ja. Und jetzt haben wir kein Intro mehr. Jetzt hätten wir gerade so viel Highflow und Energie gehabt und da draußen brüllt einer rum. Mal fragen, wollen wir das so lassen hier? Das ist schon geil mit frischer Luft. Das ist schon geil. Ja, ja. Also hopp, dann lassen wir es. Das gönnen wir uns. Gönnen wir uns. Ihr Geschichtswissen haben Sie aus Videospielen. Ihre Umgangsformen von Reddit und Ihren Humor. Ach, reden wir nicht weiter drüber. Sie heißen Philipp, Dominik und Jürgen. Und sie erzählen euch Dinge über die Vergangenheit, die ihr so garantiert noch nie gehört habt. Erklär doch mal, Jürgen. Willkommen bei Ach, dem Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Hier, meine Damen, meine Herren, alle anderen sitzen zusammen in einem Raum. Endlich wieder nur lokales Nebensprechen. Der Jürgen. Der Dominik. Und der Philipp. Oh, ist das schön. Alle getestet, alle teilgeimpft. Teilgeimpft. Ja, und teilgeimpft. Auf der, glaube ich, bequemsten Couch der Welt. Hier nehmen wir jetzt öfter auf, oder? Das ist einfach nur noch mega gechillt. Couch ist wirklich sehr gut. Ich finde, man rutscht so ein bisschen arg davon runter. Aber in Sachen so Fluffigkeit und Festigkeit, finde ich, hat sie genau das richtige Mittelmaß. Das ist so eine richtig geile alte Ledercouch. Das Geilste ist, ich werde das hier noch zu einem richtigen, vollwertigen Podcast-Raum ausstatten und dann kann man das mieten. Ich liebe es, diese gewisse Größenwahn, der einfach bei dir immer mitschwingt. So ja, diese Visionen, die du hast. Keine einfach. Halben Sachen, ne? Das stimmt eigentlich. Ich hätte sagen müssen, ich lasse es zu einem Podcast-Raum ausbauen. Ich werde es tun lassen. Aber ich kann eigentlich gleich mit meinem Punkt anfangen, so beim Thema Größenwahn. Hau raus. Ich habe tatsächlich heute eine Erfahrung gemacht, die, ihr wisst, ich bin ja, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, aber faul. Ich hatte nach zwei Wochen das Glück, wieder auf meine Arbeit zu dürfen und ihr liebt doch Anekdoten von Arbeit. So, ich habe es sehr vermisst. Ihr habt es doch sehr vermisst, so. Auf jeden Fall komme ich und habe halt irgendwie, was weiß ich, das Übliche halt, irgendwie 60.000 Teams-Nachrichten, 50.000 Outlook-Nachrichten, das ist jetzt auch mein Punkt, wo ich sage, ich bin so wichtig, ich kriege so viel. Ja, ja. Das meiste und die kann man auch im Homeoffice ja nicht lesen. Selbstverständlich, darf man nicht. Ich habe explizites Verbot gehabt, ich durfte nicht mal Notifications von Team anmachen. Auf jeden Fall haben wir eine neue Kollegin gekriegt, ja. Achtung, Kollegin, ganz wichtig, ja. Wir haben sie gekriegt, das klingt sehr passiv. Die hat in der Zwischenzeit, in den zwei Wochen hat sie angefangen. Und wir haben so einen generellen, also wir haben mehrere Subkanäle, wo man auch gerne mal Zwischenmenschliches austauschen kann. Und auf einem der Subkanäle sind sie irgendwie draufgekommen über Podcasts. Und dann haben sie die Dame gefragt, welche Podcasts sie hört. Und ihr ahnt, in welche Richtung es geht. Auf jeden Fall hat sie ihre 5 Lieblingspodcasts aufgezählt. Oh no. Und ihr ahnt, auf was, also ich gebe zu, leider erst auf Position 5, waren da 8 das Triumvirat für Historien. Echt? Ich hätte jetzt gedacht, da waren die, denen wir das Essen weggegessen haben in Erlangen. Auf jeden Fall es war ein sehr, sehr witziger Moment. Jetzt wirst du jeden Morgen angehimmelt, oder? Also ich bin ja jetzt tatsächlich den ersten Tag heute erst wieder da gewesen. Aber stopp. Wusste sie das? Nee, Das ist nämlich bei der, ihr kennt doch den Sascha? Ja. Lobo. Und dann der Beat, die beide haben dann quasi im Chat subtil hingewiesen mit leichten Frotzeleien in meine Richtung und haben es ihr dann im persönlichen Gespräch wohl gesagt, dass man da wohl jemand kennt aus diesem Podcast. Und ja, da gibt es ja diesen gut aussehenden Typ. Das ist der aus dem Podcast. Ich frage mich jetzt nur, ob sie wirklich sie gefragt haben, sag doch mal die 5 Lieblingspodcasts. Ich glaube schon. Oder, nein, ich glaube, oder ob sie einfach immer weiter gefragt haben, bis sie was gesagt hat. Das hat auf Position 1 Milliarde. Sag mal noch einen. 470. Noch einen. Nee, noch einen. Noch, noch einen mit komm, A. Du bist ja noch am Anfang vom Alphabet. Jetzt okay. Komm schon. Und dann kann man Platz 5 8. Ja, es war auf jeden Fall großartig. Wow, da hatte ich mal wieder das Gefühl, dass die Welt echt klein ist. Und du möchtest sie jetzt nicht grüßen? Ja, das ist, ich kenne die ja noch nicht. Weißt du, also, am Ende des Tages weiß ich ja gar nicht. Wahrscheinlich ist das super unangenehm, dass sie hier quasi erwähnt wird. Aber du dazu hörst, du kennst deinen eigenen Namen und du seist hiermit gegrüßt. Und das wird super, wenn ihr euch wieder im Büro über den Weg lauft. Ja, das wird total klasse. Und vielleicht guckt sie dich in diesem Moment an und denkt sich so. DSGVO technisch nennen wir jetzt einfach keinen Namen. So, das wird total super. Und wenn sie quasi möchte, können wir das gerne mal anders mit persönlichem Namen und Werbung für ihr Projekt und Werbung für sie selber. Also wenn sie darauf angesprochen werden möchte, würde ich vorschlagen, soll sie sich eine kleine Rose ins Knopfloch stecken und dann so einen kompletten Monat, so Podcast Awareness Month. Das ist ja auch bei der NFL zum Beispiel, beim Football. Da gibt es dann Podcast Awareness Month? Nee, aber da gibt es immer den irgendwie Cancer Awareness Month und so und da ist dann auch immer ein Rosa. Also das ist dann immer bei dieser harte Sport. Aber irgendwie ist, total mit Rosa irgendwie ausgestattet. Ist Rosa Schleife, ist das nicht die Rosa Schleife, ist doch Brustkrebs. So Brustkrebs Awareness, oder? Ich glaube schon, dass das dann Brustkrebs ist, okay, keine Ahnung. Aber rot ist die, glaube ich. Es ist eine Farbe, einigen wir uns darauf. Eine Farbe, die sonst nicht beim American Football so dominant ist. Ja. Das erzähle ich jetzt, glaube ich, lieber nicht. Okay, Jürgen, wir sind immer für dich da. Ja? Ja. Ich wollte jetzt noch sagen, ich dachte, es wäre ein anderer Month. Mir wurde ein Newsletter diesen Monat zugestellt und da wurde ein anderer Monat ausgerufen. Okay. Und jetzt wollte ich es schon rausposaunen und dann habe ich gekniffen und jetzt sage ich es doch, es war der Erika Lust Newsletter und es ist angeblich Masturbation Month. Wieso hast du den Erika? Ah, ja. Es gibt von Erika Lust einen Newsletter. Hast du den nicht abonniert? Newsletter. Also Erika Lust für die da draußen ist so das Parade-Girl für feministische Pornografie. Und wie lustig finde ich das, dass wir uns jetzt plötzlich auf jemand einigen können, so doch, die Person kann man wirklich kennen, wo wir uns in A auf die Köpfe einschlagen. Und alles gut? Ja, ist dumme, aber feministische Porno. Das Dumme ist, sie lebt halt noch. Ja. So, ne? Also deswegen brauchen wir ja nicht. Aber also auf die Gefahr, zu intim zu werden, aber weshalb hast du diesen Newsletter? Also ist der auch irgendwie spannend? Nö, oder ich finde es eher spannend, dass du überhaupt irgendeinen Newsletter abonniert hast. Ich habe keinen einzigen, also ich habe RSS-Feeds abonniert und irgendwie folgen Menschen und Dingen, aber ich habe keinen Mail-Newsletter in irgendeiner Form noch abonniert. Ich habe tatsächlich in eine ganze Reihe komplett verschiedener Newsletter aus komplett unterschiedlichen Ecken des Internets abonniert. Einfach, um ein bisschen im Newsletter-Game zu bleiben. Mm, okay. Und da erschien mir so ein Thema wie Pornos noch interessanter als ein Thema wie, ich habe auch den Stil-Newsletter zum Beispiel, den mit H, mit Kettensägen, oder den irgendwelche Outdoor, irgendwelche Texter-Newsletter, irgendwelche Podcast-Newsletter. Also ich habe wirklich sehr querbeet einige Newsletter abonniert, um hauptsächlich zu sehen, wie andere Leute den Newsletter verwenden. Wenn du bei ice.de bestellst, kannst du ja auch in einer unauffälligen Verpackung entweder liefern lassen. Woher weißt du das denn? Ich wollte gerade sagen, oder ich krieg so viele Pakete, die für Nachbarn abgegeben werden und es ist immer, nie Eis drin. Die haben, nein, es ist immer, die Absender sind irgendwie, was war das, irgendwie Druckershop 24 genau, oder sowas, die haben so ein paar Pseudo-Marken und du weißt ja genau, wenn sowas in Privathaushalt kommst, denkst du, ich oute okay, mich. Eine ist davon okay. Ist onlinemarketing.de, glaube ich. Ja. Aber das haben wir mir jetzt gerade gedacht, so wie weit du gehst, dass du quasi deine pornografischen Gelüste versteckst, so dass du Kettensägen-Newsletter-Automat also auch mit abonnierst. So. Um das andere Jürgen, zu steh doch einfach Haufen, dazu, dass du den Erika Lust-Newsletter abonniert hast. In einem also Haufen Newsletter zu ertränken. Ja, oder es ist andersrum so, wie kannst du nur Kettensägen-Sachen abonnieren? Ja, das ist ja nur, ich abonniere auch Pornografie in Newsletter, sodass das dann darunter untergeht. Habt ihr das von John Deere mitgekriegt, dass die jetzt irgendwie ihre Newsletter? Nein, die haben tatsächlich neulich habe ich mitbekommen, dass die haben jetzt quasi so weit ihre Flotten und ihre Produkte entwickelt, dass das im Prinzip überall ein kleiner Computer ist, es so wie es halt zu entwickeln. So. Und, du meinst so, dass es ganz viele hackende Bauern gibt inzwischen, die sich so Features von ihren John Deere Sachen oder weil sie es einfach reparieren wollen, verdammt nochmal. Ja, das ist, glaube ich, das Hauptding, weil sie halt jetzt auch wie jeder Automobilhersteller irgendwie halt die Nebenbuhler, was Reparaturen angeht, halt irgendwie ausboten wollen und die teuren Ersatzteile selber verkaufen wollen. Und da haben sie neulich, anscheinend haben sie es ein bisschen übertrieben. Ey, ich finde es ja auch völlig in Ordnung, dass du sagst, die bieten Reparaturteile an und die dürfen auch meinetwegen, naja gut, unverschämt teuer klingt jetzt blöd, aber die dürfen auch teuer sein, aber dass du dann halt über digitale Mittel anfängst, ohne einen vernünftigen Grund und ja, ihr könnt irgendeinen technischen Grund erfinden, der dann vernünftig klingt, aber mal ganz ehrlich, es gibt keinen ordentlichen Grund, warum nicht viele Mobilgeräte, die man auch zum Beispiel heute reparieren könnte, nicht repariert werden können, weil dann irgendein Chip drauf sitzt, der sagt so, ja, ist aber nicht ganz genau das Originalbauteil und irgendwie hat nicht irgendwie Software gekriegt, ja, deswegen gehe ich nicht mehr. Es gibt einen Grund, weil das Geschäftsmodell einfach drauf ausgelegt ist, dass du halt regelmäßig ein neues kaufst. Genau. Und genau das ist bei John Deere nicht so und das finde ich tatsächlich auch gut. Oh, okay. Und deswegen solltest du bei John Deere einfach ein Abo abschließen und da kriegst du deine Software und deine Features und deinen Quatsch, weil den so einen Träger, den hast du einfach eine ganze Weile. Träger. Und dir ist ja daran gelegen, dass die Software weiterentwickeln und dass du auch bei einem gekauften Traktor noch von Software-Updates profitierst. Genau, bin ich völlig bei dir, aber wenn du halt anfängst, dass du nicht mehr selber Dinge tun kannst daran, dann finde ich es richtig scheiße. Es ist halt den Mittelwert so zu finden, dass es für alle fair ist. Das ist nicht ganz leicht. Deswegen bin ich ehrlich gesagt auch ein großer Fan von diesem Right to Repair, dass du eben sagst, dir soll die Möglichkeit gegeben werden, selber Dinge zu tun, ob die dann wirtschaftlich sind. Das sei ja dann dahingestellt. Da kann ja dann ein John Deere ankommen, um bei dem Beispiel zu bleiben, und dir ein ordentliches Angebot machen und sagen, ey, pass auf, du kriegst eine Vollwartung inklusive allem Schnickschnack und Co. für Betrag X. Ja, aber ich finde so diese kleineren Maintenance-Sachen, die dann halt so fortlaufend einfach irgendwie mitkommen, das ist halt so eins der Vorteile von diesen Abo-Modellen. Völlig in Ordnung. Und das finde ich gerade bei so einem Gerät, finde ich das vollkommen. Genau, aber die sollen mir ja die Möglichkeit geben, entweder ich schließe so ein Abo ab oder ich mache halt selber. Ja, ich weiß nicht, ob das wirklich funktioniert. Die, um das Thema Thema Traktoren abzuschließen. Du hast doch damit angefangen. Ich schließe es ja auch schon wieder. So, auch etwas, was ich jetzt erfahren habe, nachdem ich nach 2 Wochen wiedergekommen bin. Ein Kollege, der, ich weiß nicht, ob er dazu steht, deswegen nenne ich ihn nicht, aber der ist extrem auf dem, Minimalismus-Trip. So, gefühlt seit 2 Jahren haut er Sachen raus, haut sein Bett raus, haut alles raus. Und jetzt komme ich aus dem Urlaub. Und er hat sich einen Traktor gekauft. Und dann rede ich heute mit ihm. Und dann hat er hat direkt Lust, einen zweiten zu kaufen. Und es gibt ja so Minimalismus in verschiedenen Ausprägungen. Ja, ja. Aber das ist mit Abstand die exzentrischste Ausprägung, die ich jemals gehört habe. So absolut minimalistisch. Ich habe nur 100 Teile, aber davon sind 3 Traktoren. Das ist absolut großartig. Das ist ja lustig. Ja, Mann. Das fand ich schön. Du, Jürgen, jetzt nochmal ganz im Ernst so. Diese Couch, wenn wir die jetzt raustragen, fällt das jemanden auf? Sind hier Überwachungskameras? Also wahrscheinlich dann dem Krankenwagen, der dich wegen deinem ausgerenkten Rücken dann irgendwie aus dem Treppenhaus abtransportiert. Okay, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr in der Nähe von Fürth seid vor allem, und mit mir ein Verbrechen begehen wollt gemeinsam. Ganz kurz, soll ich auf den Live-Senden-Knopf hier drücken? Also das könnten wir ja mal in einer der nächsten Folgen machen, dass das direkt raus streamen. Jetzt, wo wir nach nur einer Stunde Gebastel und Dings auch das Internet hinbekommen haben. Mhm. Ja. Das ist doch echt schön. Also die Qualität des Beisammenseins können wir jetzt wirklich an menschlicher Zeit festmachen. Anfahrt, Parkplatzsuche, Essensbeschaffung, Hardwareinstallation. Der Jürgen hat gefühlt in der gesamten Pandemie niemals sein MacBook neu gestartet und hat kein einziges Update gezogen in den letzten 6 Monaten und hat hier vorhin erstmal eine Dreiviertelstunde lang Updates ziehen müssen. Ich würde sagen, das hat erstmal von macOS 9 bis jetzt 10 Punkte. Ich kann sagen, ich habe so 3-4 große Versionssprünge gemacht, glaube ich, gerade, ja. Aber in diesem fantastischen Loft hier, in dem wir sind, ist eisig kühler Wasserspender. Jetzt ist schon wieder bei dem Pornoladen jetzt angekommen. Nein, das nicht. Okay. Was müssen wir denn hier noch so achttechnisch erwähnen, außer der immensen Liebe für unsere Achtterrasse? Ich wollte sagen, das ist sehr, sehr, sehr schön. Genau. Sehr schön. Liebe Leute, wir haben ja das letzte Mal angesprochen, dass es neue Arten von Bonusfolgen geben wird. Wir haben damit jetzt etwas angefangen. Wir haben mit unserer Community, wie ihr wahrscheinlich schon in der letzten Bonusfolge gehört habt, angefangen, eine Runde Art zu spielen. da kommen jetzt noch, ich glaube, 2 Folgen, nachdem ihr das jetzt gehört habt. Und dann kommt jedenfalls was Neues. Was genau, wissen wir selber noch gar nicht. Aber es wird neue Bonusformate geben. Aber bevor die Folge jetzt rauskommt, kommt noch eine Bonusfolge. Sind es insgesamt noch 3? Oh, dann könnte es auch nur noch eine sein. Ich habe den Philipp bei einer Logik. Ja, ich glaube, also das heißt ja auch nicht, also auch für diejenigen, die A-Folgen eingesendet haben, in der einen oder anderen Art wird das noch verwurstet. Ja. Aber genau, alles kann, nichts muss. Genau, dann machen wir halt eher vielleicht mal ein lustiges Quiz draus oder. Dominik, darf ich mal so. Lümmel, hier sowas von bequem. Darf ich dich mal so fotografieren? Nein. Ach Mann. Ich finde es auch gut, dass Dominik so da liegt, wie. Also es gab doch so ein. Ich glaube, das war so ein Star-Opernsänger, der ein komplettes Album aufgenommen hat, nur im Liegen. Ich bin im höchsten Maße entzückt. Ich weiß nicht, ob man das wirklich so deutlich schon rausgehört hat, aber ich liege auch da wie so ein Gelee. Also ich habe auch keinerlei körperliche Spannung gerade, deswegen Blob. Jetzt gerade, wo der Jürgen das Handy gezückt hat, habe ich jetzt versucht, wenigstens annähernd wie ein Mensch mich noch zu gebären, aber es ist wirklich, also ich bin verliebt, ja. Bin objektophil, aber stört dich das? Soll ich eine vernünftige Haltung einnehmen? Ich wollte dich nur darauf hinweisen, dass so die Mute-Taste natürlich nicht funktioniert, aber ansonsten darfst du. Du hockst nämlich da wie House of Cards, Kevin Spacey. Oh ja. Abraham Lincoln. Ich bin aber auch der Einzige mit 2 Armlehnen. Die sind nur tatsächlich einen Touch zu hoch. Ja, aber es hat schon was. Also ja, es hat schon geil. Was. Ich bräuchte hier noch so eine Katze. Ja, oder nee, ich finde, eine Katze würde dich übertonen vom Kopf her. Das wäre nicht gut vom Verhältnis her. Du bräuchtest eher eine Zigarre, finde ich. Zigarre, Katze, Hauptsache es qualmt. Boah, ich frage mich, ob schon mal jemand den Schwanz einer Katze geraucht hat. Im Zweifel ja. Im Zweifel ja. Es hat in der Geschichte der Menschheit schon alles gegeben. Ja. Und das ist echt eklig. Egal, wer du warst, das ist eklig. Ja, mach das nicht. Geschichte der Menschheit ist ein guter Stichwort. Wollt ihr noch was loswerden, oder? Ach so, ne, ja, die T-Shirts. Ah, T-Shirts. Wir wollen noch T-Shirts loswerden. Habe ich gedacht, das ist die arroganteste Überleitung in einer langen Liste von arroganten Überleitungen. So. Beim Thema Geschichte der Menschheit, wir haben T-Shirts. ich habe jetzt gedacht, in Sachen loswerden. Ja, ich hab noch so einen Sperrholzschrank, wenn den jemand will, kann er abholen. Ich habe noch 2 Träger, die würde ich gerne wieder loswerden. Nein, also, du bist auf Minimalismus-Trip. Wir haben es ja schon angekündigt in diversesten Formaten und auch in der letzten Folge oder in der vorletzten. Sind die jetzt live? Die Shirts sind jetzt live. Wir sind sehr zuversichtlich, dass die jetzt live sind. Wir sind extrem zuversichtlich, weil die jetzt live sind. Sind wir mal ehrlich, so Stand zur Sekunde haben wir noch kleinere technische Probleme, aber Stand so in 4 Stunden ist garantiert live. Ja? Vor allem ist dann garantiert. Nämlich einfach der nächste Tag. Ob es halt dann richtig live ist, ist halt auch wieder die nächste Frage. Ob es wirklich aber richtig geht. Bis die Folge live ist, ist es alles cool. Ob es wirklich richtig geht, seht ihr, wenn der Shop ansteht. Also wir können ja euch ja verraten, was im Moment das Problem ist. Die Vorschaubilder funktionieren nicht. Und ich mach dir jetzt einen Vorschlag, Jürgen. Wenn die Vorschaubilder nicht funktionieren, dann nehme ich Kontakt zu Dennis Blumenthal auf und lass ihn in Paint quasi Vorschaubilder für die T-Shirt-Motive machen. Das Problem an den Vorschaubildern sind nicht die Vorschaubilder, sondern die sind wahrscheinlich das Symptom eines zugrunde liegenden Problems. Weil du hast ja keine Vorschaubilder hochgeladen, sondern T-Shirt-Motive. Ja. Und wenn sie es nicht schaffen, aus den Motiven Vorschaubilder zu errechnen, könnte das bedeuten, dass deine Bilddateien nicht funktionieren. Ta ta ta. Da, da, da, da, da. Ja, okay, also T-Shirts mit den Paint-Zeichnungen vom Dennis sollte man nicht machen lassen. Das ist vielleicht doch keine gute Idee. Aber Jürgen, irgendwas sagt mir, dass du mit der Geschichte der Menschheit eigentlich zu was anderem überleiten wolltest. Es war einmal der Mensch. Da einst. Ja, ich würde sagen, die Danksagungen stellen wir wieder hinten an, oder? Danke machen wir jetzt so. Für eure lieben Spenden. Das Ende Dankfest, wollen wir das jetzt nicht beibehalten? Ja, das wird voll schön. Also gut, dann fange ich jetzt an. Ich muss eins vorweg. Einen habe ich noch. Also es könnte tatsächlich sein, ich weiß, ich habe das schon öfter gesagt, aber es könnte tatsächlich sein, dass euch dieser Herr, über den ich dich heute reden möchte, dass ihr von dem schon gehört habt. Hitlers Helfer Heinrich Himmler? What the fuck? Die beste Alliteration aller Zeiten übrigens. Bleibt blaugraut. Ja. Nein, der ist tatsächlich ein relativ bekannter Typ, der wurde schon durch alle gängigen und nicht so gängigen Geschichtspodcasts getrieben, aber ich habe ja Verbot. Man muss einfach über ihn reden. Man kann ihn einfach auch nicht auslassen. Also ich habe mir ja irgendwann mal vorgenommen, wenn der schon mal in einem anderen deutschen Geschichtspodcast war, dann Maurice Flitcroft. Einmal ein Thema nochmal, um zu schauen, weißt ob was das Allergeilste schon wär, blöd genug genau, sind. Wenn er halt einfach mit so einem auf die Folge gewartet hätte, wo er im Raum mit uns ist und auch quasi unsere total Verwirrung irgendwie noch abzuchecken, so in echt. Oder einfach die Story von Maurice nochmal erzählt unter einem anderen Namen und ganz am Schluss: Ihr habt die Folge schon mal gehört. Das war jetzt Maurice Flitcroft, aber der hieß. Neulich habe ich auf Twitter oder so eine Summary von dem Leben von dem Colonel Sanders von KFC. Mhm. Und da waren so viele Aspekte dabei, die ich in der Folge nicht abgehandelt hatte. Jetzt habe ich gedacht, da waren so viele Aspekte dabei, von denen wollte ich euch unbedingt erzählen. Ja, nee, aber also das stellenweise ist es wirklich bemerkenswert. So, ich glaube, das wird echt oftmals funktionieren. Ganz kurz nur noch für dich. Hast du den diesen kitschigen Werbefilm von ihnen, der wie so ein ja, im Deutschen würde man sagen, wie so ein Rosamunde-Pilcher-Film war von KFC mit so einem jungen Colonel Sanders, der super gut aussieht. Nein. Und dem sie dann so graue Haare geschminkt haben. Nein. Guck dir den an, ich schicke dir einen Link. Das klingt ganz, ganz schrecklich. Es ist so ein Zwischending. Das ist ein bisschen das, so wie so ein Autounfall. Du kannst nicht weggucken, aber es ist auch schlimm. Und es ist auch nur so 20 Minuten oder so. Es ist trashig, man kann es sehen. Es gibt auch so auf Steam so Dating-Simulatoren, so mit so Zeichentrick-Grafik. Ja, und sowas in der Art, das wäre doch mega geil. Moment, es gibt ein KFC-Dating-Simulator, wo du den Colonel daten kannst, als Werbeding. Natürlich. Nein. Kennst du das nicht? Was du verarschst noch mich jetzt, oder? Nein, das kenne ich nicht. könnt ihr mal, also hier ist auch eine schöne Veranda hier außen. Ich bin dafür, ich schnapp jetzt mal das MacBook hier. Ihr könnt das sicherlich mit dem iPad auch aufnehmen. Ich werde jetzt mal, nein, komm, lass es. Du machst mich fertig. Das ist echt großartig. Ja, okay, aber ich schicke dir die beiden Links und werf sie in die Show. Dann höre ich auch auf, Slay the Spire zu spielen, weil ich habe tatsächlich ein Computerspiel, was mich hasst, wo ich frustriert bin ohne Ende und was komplett vom Glück abhängig ist, auch wenn Martin Zucker so was Gegenteiliges ist. Ein Bullshit. Behauptet. Das hat überhaupt nichts mit Glück zu tun. Ah, natürlich. Es ist auf jeden Fall totaler Dreck. Das ist total witzig, weil ich habe irgendwie beim zweiten oder beim dritten Versuch, ich habe es durchgespielt und habe überhaupt nicht realisiert, wie krass schwer das Spiel einfach ist. Und hat einfach nur, bin mega outgelackt. Und spätestens da, also nachdem ich jetzt 10 Versuche später nicht mal annähernd so weit gekommen ist, weiß ich, dass das absolut mit Glück zu tun hat. Nee, einmal durch geht ja relativ einfach und schnell, aber mit allen Klassen durchzukommen, ist tatsächlich vergleichbar. Hast du das in allen Klassen gespielt? Die vierte kam ja erst viel später, mit der habe ich noch nicht so viel Zeit verbracht. Aber mit den anderen dreien, ja. Was ist es denn für ein Spiel? Erklärt mich doch mal auf. Na, es ist im Grunde ein Roguelike, auch wenn es jetzt nicht so typisch daherkommt wie ein Roguelike, sondern es ist so eine Mischung aus Roguelike und so Kartenspiel. Also du hast quasi immer den gleichen Dungeon, mehr oder weniger, aber mit zufälligen Gegneranordnungen und zufälligem Loot. Und du verbesserst nicht dich, sondern du verbesserst dein Kartendeck über die Zeit. Also du kriegst immer wieder permanente neue Karten in dein Deck. Okay. Und dadurch wirst du halt besser über die Zeit. Und die Karten kannst du ausspielen und wenn du eine neue Runde startest, hast du wieder die gleichen Karten, aber du kannst auch welche ablegen. Nee, du startest eigentlich am Anfang immer mit schlechten Karten, aber bei jedem Kampf oder was kriegst du, einen gewonnenen Kampf kriegst du eine neue Karte, aber du schaltest bessere Karten frei. Die Auswahl an Karten wird quasi immer größer. Aber du startest immer mit dem gleichen Kartenset, das stimmt, aber die Zahl der möglichen Karten, die du im Spiel kriegen kannst, so die wird immer größer durch weitere Belohnungen quasi. Und das ist überhaupt nichts, hat überhaupt nichts mit Glück zu tun, sondern was mit deiner Fähigkeit zu skillen. Mhm, ja, okay, ist in Ordnung. Ich spiele jetzt nur noch Sugar Daddy KFC. Und ich war gestern kurz davor, mir das fürs iPad nochmal zu kaufen, weil ich das Spiel so geil finde. Es ist wirklich großartig. Das ist wirklich ganz hervorragend. Es geht nicht um Slay the Spire. Nee, ich hänge gerade, ich habe jetzt ganz kürzlich Ding fertig gelesen, Masters of Doom, und hat da auch irgendwie so ein, verdammt, Quake 2 habe ich nie ganz durchgespielt, vor allem halt nicht im Singleplayer. Geht um It-Software, um die Firma quasi, genau. Und wie die halt dann Doom, ja, Wolfenstein und dergleichen halt irgendwie entwickelt. Genau, und halt auch was mit dem anderen, also die zwei Johns, die damals ja das Spiel maßgeblich geprägt haben, wie die jeweils mit ihren Spielefirmen sozusagen das extrem gefahren haben. Die einen, eben It-Tech, von ja, Technik ist alles, und die anderen sozusagen so Gameplay und Story-Welt ist alles, aber technisch nie was fertig gekriegt haben und eigentlich so beides spielerisch mehr oder weniger immer so suboptimale Ergebnisse abgeliefert haben deswegen. Das Coole ist, vor 10 Minuten hätten wir mal fast mit der Folge angefangen. Das habe ich mir auch gedacht. Und ich habe mir auch gedacht, wie frustrierend das jetzt als zuhörende Person sein muss, wenn so ein, oh, jetzt fangen sie endlich an. Und dann labern sie plötzlich über irgendwelche Spiele und irgendeinen Scheiß. Ich bin ja froh, wenn ihr das alles so, dieses Sprudeln, das ist ja für mich ein Zeichen davon, dass es euch gut geht. Ja. Und dass ihr es genauso schön findet, wie ich, endlich mal wieder zusammenzusitzen. Ja. Jetzt gucken sie sich Dating-Simulatoren an, nebenher. Nur gezeigt, dass es das Ding gibt. So, geil. Gut ist. Viktor Lustig wird am 4. Januar 1890 in Arnau in Böhmen geboren. Hat der irgendwas mit Peter Lustig zu tun? Nein. Aber Philipp, deiner Nachfrage zu urteilen, kennst du den jetzt auch nicht sofort? Das ist schon mal gut. Noch klingelt es nicht. Denk gar nicht weiter drüber nach. Ja, ich will es auch immer gar nicht. Wie neulich bei der Frau mit den Krediten. Da habe ich gedacht, ach Mensch, das habe ich irgendwann mal auf, was, Bayern 2, ich weiß gar nicht mehr, aber habe ich schon mal irgendwo gehört. Nicht alle Details, deswegen habe ich es auch sehr genossen. Aber für mich ist es ehrlich gesagt auch schöner, desto weniger ich vorher weiß. Ja, das glaube ich. Also ich kann es mir nur vorstellen, ja, ja. Möchte ich damit sagen. Weil ich alles weiß. Anau ist heute Tschechien. Damals war es ein teilsouveräner Gliederstaat im österreich-ungarischen Königreich, aber das muss ich euch ja sicher nicht erzählen. Das wäre total geil, wenn du in dein Twitter-Profil reinschreiben würdest und klingt dann so, der allwissende Erzähler. Ja, yeah, you heard it here first. Ich habe ja immer, ich schreibe ja überall hin, ich schreibe Geschichte. Ja, das ist auch. Fand ich eigentlich auch schon immer ganz, ganz smart, um mich mal selber, weißt, selber zu loben. Naja, es gibt anhaltende Kontroversen um Geburtstag und auch um den Namen des heutigen Protagonisten, aber naja, da vielleicht später mehr zu. Bei den Lustigs geht es zu Hause halbwegs lustig zu. Mit dem Arnauer Bürgermeister Ludwig Lustig als Oberhaupt zählt die Familie zur gehobenen Mittelschicht. Und bevor der Vater Bürgermeister geworden ist, war er Händler für Tabak und Rauchzubehör. Ja, da geht's aber auch lustig zu. Also um das Wortspiel zu Tode zu reiten. Das werden wir sicherlich noch weiter. Oh Gott. Noch weiter. Bin ich eigentlich der Einzige, der, wenn quasi so eine Klasseneinteilung ist, automatisch überlegt, was für ein Auto die dann fahren? Ich habe mir jetzt so von meinem geistigen Auge haben den Fünfer BMW gefahren. Bist du. Okay. Ah, okay, jetzt weiß ich, was du meinst. Nee, ehrlich gesagt, an Autos denke ich da also auch nie. In der damaligen Zeit noch nicht, aber. Ich überlege gerade, was unser Bürgermeister fährt. Ich weiß gar nicht. Der letzte hat einen Audi. Der jetzige weiß ich gar nicht, was der fährt. Unser fährt einen Vierer Grand Coupé. Okay. Mit dem ich neulich erst das Thema. Während Ludwig Lustig seinen Sohn Emil, also das ist der Bruder, ja, er als Nachfolger erzieht und damit ihn so ein bisschen in Richtung Handel und Politik schieben will. Also Nachfolge für seinen Laden oder als Bürgermeister Nachfolge? Ja, als Bürgermeister so. Also so ein bisschen, ja, beides eigentlich. Also Handel auf der einen Seite, Politik auf der anderen. Bei dem will er eher so. Aber für sein Lebenswerk sozusagen. So kann man es sagen. Und für Viktor hat er eigentlich noch Größeres im Sinn. Denn als der 12 Jahre alt wird, schenkt ihm sein Vater eine Violine. Weil das Kind wohl schon als Kleinkind irgendwie musikalisches Interesse gezeigt hat, irgendwie ein bisschen begabt war und drei Wochen später gegen den Teufel in einem Geigenduell antritt. Ich habe eher an den Violinspieler von Papa and the Porters gedacht, der dann so als Bettler an der Straße immer spielt. Ist ja Loriot selber auch, ne? Völlig virtuos spielt, so richtig krass. Auch so völlig skurril, irgendwie überdreht, pantomimisch dargestellt. Großartig. Nee, also Ludwig muss ja erstmal das lernen mit dieser Violine und dafür, nicht Ludwig, Viktor, und dafür wird das von seinem Vater Ludwig nach Wien geschickt zu den Verwandten, um da Violine zu lernen und zwar bei irgendwie da so der beste Geiger Österreichs ist da irgendwie. Violator ist das Wort. Violator, ja, danke. Und da soll er das Violine spielen lernen. Okay. Jetzt setzt er den Viktor in den Zug und statt, dass der aber in Wien aussteigt, steigt er irgendwo um und fährt nach Frankreich. Mit 12. Unabsichtlich. Nee. Was, absichtlich? Das ist ja meine harte Sau. Mit 12 Jahren hätte ich mich das nicht getraut. Ja, vor allem halt fremde Sprache noch dazu ist halt. Hä, aber warum, ne? Hüt läuft besser. Hat er Bock auf Frankreich? Ich glaube, er wollte hauptsächlich nicht Violine spielen. Okay. Ja, gut, aber irgendwo hingeschickt zu werden, ey, Junge, dann lernst du da gescheit Violine, dann zu sagen, oh, nö, fahr ich woanders hin. Hä, aber also, jetzt machen wir mach mir ein bisschen Sorgen um die Beziehung von den beiden. Ja? Ja? Komisch. Okay. Ich sag's, wie es ist. Ja, ist ja gut. Okay. Du darfst dir keine Sorgen machen. Das spricht für dich. Ja, ich bin nämlich sensibel. Also, der treibt sich jetzt in Frankreich um, 2 Monate lang. Und was auch relativ obskur ist, zeitweise wohnt er bei einer Angestellten von einem Freudenhaus. Der 12-jährige Bub. Also, die hat irgendwie Mitleid mit ihm und nimmt ihn bei sich auf. Und irgendwann wird er dann aber in Paris von der Polizei aufgegriffen und auch wieder nach Hause geschickt. Ja, aber hat der Geld dabei? Nein. Ja, aber what the fuck? Also ein bisschen, was muss denn passiert sein, dass er irgendwie, der kann doch nicht einfach jetzt nach Frankreich fahren ohne Geld. Ich glaube, er war einfach sehr neugierig. Okay, aber ist er dumm? Nein. Okay. Aber sehr mutig. Ich weiß auch nicht, ob er nicht schon ein bisschen Französisch sogar konnte. Also, Dann ist ja nicht schlimm. Ja gut, aber ich glaube, ist doch noch so die Zeit, wo Französisch einen starken Schick auf jeden Fall hat. Also die Sprache also besprechen. Ich habe gestern auf Reddit die Weltkarte gesehen von den Ländern, mit denen Frankreich Frankreich mal einmarschiert ist. Ja gut. Da bleibt nicht viel übrig. Ich wollte sagen, das ist doch wie der Trick, wenn du dir international Unabhängigkeitstage anguckst, dann gibt es kaum einen, der einfach nicht die Unabhängigkeit gegenüber Großbritannien oder dem Commonwealth feiert. Ja. Das ist echt der Hammer. Oder aber Frankreich. Aber ist euch bewusst, wie viele Länder auf der Welt noch zu Frankreich gehören und wie viele Spots auf der Welt? Das ist ja absurd viel. Ja, ich glaube. Absurd viel. Das habe ich komplett unterschätzt, wie viel das ist. Deswegen habe ich es auch jetzt gerade betont. Danke. Ah, danke, danke. Also, schlussendlich wird er von der Polizei nach Hause geschickt und angeblich wird er dort vom Vater mit der noch original verpackten Violine so verdroschen, dass dieses Ding in 1000 Stücke zerspringt. Ja. Okay. Naja. Victor besucht. Aber warum hat er die nicht mitgenommen? Ich weiß, wahrscheinlich hat er sie wieder mit heimgebracht, keine Ahnung. Okay. Es ist auch so eine Anekdote, wo ich nicht ganz weiß, ob das wirklich, aber die ist schön. Mir gefällt die. Ist dann irgendwie, und die größere Nummer hat dann hier Udo Lindenberg mit dem Cello und so. Wurde der mit dem Cello verdroschen von seinem Vater? Cello und Klavier. Ich glaube, wenn du mit dem Cello verdroschen wirst, das ist ein echtes Problem. Also mit einem Klavier verdroschen wäre auch hart. Aber das finde ich auch immer krass, wenn du irgendwie in der U-Bahn oder noch krasser finde ich auf dem Fahrrad so Mädels siehst, die vielleicht so 12, 13, vielleicht 14 sind und ein Cello in der Gegend rumschleppen und denkst dir so, wow, irgendwie, wie wuppst du dieses Ding wie, rum? Wie oft siehst du 13, 14-Jährige mit dem Cello auf dem Fahrrad? Gar nicht mal so selten, weil ich halt eine Zeit lang in Nürnberg morgens. Frauen nachkicken. Nein! mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren bin. Und die waren halt auch immer auf dem Fahrrad. Na, entweder waren die halt zu Fuß und da sind in U-Bahn gefahren. Da hat er Lücken in seine oder dann außerhalb. Aber ich bin halt immer zur gleichen Zeit an den Stellen lang gekommen. Und dann war es halt immer die Leute. Dann war es immer die gleiche. Vermutlich. Jedenfalls sind halt in dem Eck sehr viele Schulen. Also von daher. Also kennt ihr jemanden, der Kontrabass spielt? Ja. Weil, wie kommt man denn zum Kontrabass? Ich kenne jemanden, der mit, ich glaube, Anfang 40 oder Ende 30 beschlossen hat, er möchte jetzt Kontrabass lernen. Aber dann hat er etwas in der Art vorher schon gekonnt. Nein. Das kann ja nicht sein. Null. Doch, aber es gibt so Leute, die dann so, ich fange von heute auf morgen mit Dudelsack an, also so. Und ich glaube, das Kontrabass noch eins der leichteren Instrumente. Der ist ja riesengroß. Ja. Den kannst du nicht auf dem Fahrrad fahren. Nee, aber wenn du ein Instrument lernst, musst du dir das ja nicht direkt anschaffen. Da gehst du halt zu einem Musiklehrer und da fängst du mal da an. Wie gut hast du zu den Beziehungen? Ich würde echt gerne mehr den, über Kontrabass. Ich sehe den so 3-4 Mal im Jahr. Ich glaube, er hat irgendwann aufgehört wegen Rückenproblemen. Ja, weil das Ding einfach zu schwer ist. Nee, weil du halt dann auch immer da stehst, so in einer bestimmten Haltung. Und das, glaube ich, war dann halt nicht so geil. Aber ich habe das sehr gefeiert, dass der mit irgendwie Ende 30 oder was, ich glaube, es war Ende 30, dann noch anfängt, Kontrabass zu spielen. Hat nicht der Jan Sturm irgendwie mit 34 angefangen, noch Eishockey-Torwart zu machen? Hey, ich habe letzte Woche angefangen, Melodica zu spielen, weil mir jemand eine Melodica, vielen Dank Jan, geschickt hat. Ich wollte dir die auch kaufen und dann stand da, hat hier schon reserviert. Oh, damn it. Oh, wenn man mich mit einer Sache glücklich machen kann, ist es wirklich so nicht allzu teure Einsteigermusikinstrumente, die ich dann aber nicht bis zur Perfektion beherrschen muss, sondern einfach, weil ich mega Spaß dran habe, keine Ahnung, so Blechblasinstrumente habe ich noch kein einziges. Wenn Notiz an mich, eine Nasenflöte kaufen. Habe ich schon. Eine Nasenflöte, ja. Das klingt ja voll. Dann ein Jagdhorn. Hat Arnim, der uns auch schon mehrfach geschrieben hat, hat nämlich mal ein Nasenflöten-Workshop auf dem Podstock gemacht und hat einfach Massen an Nasenflöten gekauft. Cool. Die kosten einfach nichts. Nee. Also, Arnim ist der mit der Bluesband, oder? Mit der Blues Brothers Band? Ich weiß nicht, ob Blues Brothers, der macht unheimlich viel Zeug. Also, bei dem verliere ich komplett den Überblick über Dinge, die alle musikalisch tut. Also, wer jetzt musikalisch nicht so viel tut, weil ja die Violine kaputt ist. An seinem Schädel zersprochen. Weißt du, was sein Glück war? Dass er nicht Klavier gespielt hat. Victor besucht gute Schulen, überflügelt all seine Mitschüler, ganz besonders während der Auslandsstudienzeit in Dresden. Also, dass der Vater ihn nochmal irgendwie weglässt, finde ich auch spektakulär. Musikalisches Gymnasium war nichts mehr. Finde ich auch spektakulär. Nee, er lernt da hauptsächlich Sprachen. Also Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, mindestens 4 Fremdsprachen. Und tatsächlich landet er schlussendlich auch wieder in Paris für ein Studium an der Sorbonne. Und während des Studiums findet er tatsächlich auch noch Zeit für die schönen Künste. So Studiert er denn? In Paris. Das ist nicht wichtig. Okay. Musik. Nee, er studiert nicht sehr lange. Kleiner Spoiler. Also von daher ist es auch, glaube ich, nicht in dem Buch enthalten. Nur 10 Minuten. Jetzt ist er wieder in Paris gelandet. Also er ist jetzt zieht schon, ihn nach Frankreich. Er ist jetzt schon etwas älter und er ist jetzt wieder in Paris und findet es da eigentlich auch ganz cool, weil er da halt nicht nur studieren, sondern dann auch in die Oper gehen kann. Ja, ein bisschen was hat er für Musik halt doch übrig. Okay. Und er reist aber auch viel. Ja. Und das hat er als Kind schon Neugier. Er fährt dann auch mit dem Zug in andere Städte und er saugt so richtig die Kulturen dort auf. Ja. Also der ist so ein richtiger Schwamm, was das angeht. Ey, Aber eines muss ich schon sagen, ne? So Frankreich finde ich nicht nur ein sehr schönes Land, sondern auch noch, also wo ich ja total drauf stehe, so Süden und Frankreich und Meer. Und die Tage ist mir Folgendes passiert. Ich habe eine App gefunden, womit Menschen Karaoke singen kann, weil fehlt mir im Moment, dann kann man das zumindest so ein bisschen über eine App machen. Und irgendjemand war in Frankreich und singt während der, also Beifahrer offensichtlich, am Strand, wunderschönsten, blauesten Strand entlang fährt, singt er La Mer und filmt währenddessen aus dem Fenster raus. Angeber. Und ich so, alter Vater, wäre ich da jetzt gerne. Ein blauer Strand. Interessant. Ja. Ja, ich sag jetzt meine Meinung über Frankreich nicht, aber. Ja, muss ja nicht. Ey, wäre doch schade, wenn alle alles toll fänden. Aber so alle 30 Jahre muss man auch seine Einstellung mal hinterfragen und ich werde wahrscheinlich dieses Jahr mal nach Frankreich fahren. So nebenbei. Wohin? Süden, Norden, Westen, Osten? Elsass. Willkommen bei den Stieß. Elsasser Gegend, glaube ich. Das ist schön. Ja. Da wird sie gefunden. Mir fehlt jetzt gerade der Name von dem Fluss, den wir entlang fahren, denn der Schwiegervater möchte mit seinen Enkelkindern auf dem Hausboot fahren und sie brauchen so eine Begleitcrew, die dann mit dem Wohnmobilbus und dem Campingwagen irgendwie nebenher fährt. Ja, du, ich ehrlich gesagt, mein Schüleraustausch damals mit Frankreich war jetzt nicht so die geilste Zeit für mich, von daher habe ich auch nicht nur positive Erlebnisse. Musstest du Wein punchen? Ich liebe diese Simpsons-Folge, so gut. Die Tage die Simpsons-Folge gesehen, wo die Marge aus Versehen große Brüste bekommen hat, die fand ich, also keine Ahnung, ich glaube, dass die heute auch nicht mehr so passieren wird, nee. Aber es ist ja Satire. Ja, aber selbst die fand ich schon, das ist nicht mehr so Golden Age Simpsons. Nee, die habe ich auch vorher noch nie gesehen gehabt. Ich habe mal neulich auch auf, ich weiß nicht, irgendeinem Streamingdienst mal eine der neueren Simpsons-Folgen wieder gesehen und habe festgestellt, ich bin einfach raus irgendwie. Also ich feiere das immer noch, die alten Sachen und aber auch nicht die ganz alten. Ich möchte die ersten 10 Staffeln mal auf Englisch anschauen. Ja, das finde ich auch mit die besten, muss ich gestehen. Aber bei den ersten 3 war ich auch nicht so dabei. Also nee, da waren die noch nicht rund genug. Ja. Ich finde so Staffel 4-7 oder das, vielleicht 9, ja, wo dann auch Conan O'Brien dabei war als Schreiber und so die Monorail Rail-Folge und so, das sind schon echt Dinge dabei, wo du sagst, wie willst du das jemals noch toppen? Und ich habe auch Respekt vor allen, die danach noch dazugekommen sind und so. Und das nächste Problematische ist natürlich, dass sich die Figuren im Laufe der Zeit ja wahnsinnig gewandelt haben von, das ist der prototypisch bisschen überzeichnete Vater hin zu, ja, das ist halt Homer Simpson. Also, ne, der hat dann halt schon alles gemacht und alles war schon da. Da kannst du halt nicht mehr so viel Flexibilität und Tiefe in die Charaktere. Und glaub mir, ich weiß, wie es sich anfühlt, ein früher mal lustiges Ding irgendwann in den Tod zu schreiben. Ich kann das sehr gut nachfinden. Den verstehe ich gar nicht. Okay. Den erkläre ich dir später. Okay. Dominik versteht ihn, oder? Ja. Ach so, ich habe jetzt gedacht, du redest über Ach. Nee. Hallo, das ist immer noch mega witzig. Genau. Nee, ich rede über die PC-Action. Gott habe sie selig. Also, Opernbesuche. Ja, noch? Nein. Okay, deswegen. Okay. Er fährt viel rum, ja, und er saugt auch die Kulturen, und das habe ich ja gerade schon, jetzt verbessert mich halt, wenn ich das gerade schon erzählt habe, muss ich das doch nicht nochmal erzählen. Ich höre dir so gern zu. Er liest auch viele Geschichtsphilosophie- und Psychologie-Literatur und er sammelt Schmetterlinge und beobachtet Vögel. Okay, also er sammelt Schmetterlinge ist für mich immer so Hannibal Lecter-Psycho-Vibe. Ja. Geht's in die Richtung, ja? Ich weiß aber nicht, ob jetzt Schmetterlinge oder Vögel beobachten schlimmer ist. Ja. Überleg mal, es wäre andersrum, du sammelst Vögel und beobachtest Schmetterlinge. Das, Moment, jetzt lass mich mal kurz. Ich habe den Giro d'Italia angeschaut, die Italien-Rundfahrt, Radfahren. Warum? Weil der Simon. Aber ich will's nicht, nein, erzähl einfach weiter. Auf jeden Fall ist, da ist ein ehemaliger deutscher Radfahrer. Grüße gehen raus, Herr Nocke. Hat damit kommentiert und dann haben sie Leserfragen oder Zuschauerfragen beantwortet und die erste Frage. Wie viel Frage, brauche ich, um Rock zu entfernen? Die erste Frage, die kam, war so ungefähr, hey, so und so, was machst du eigentlich heute beim Kommentieren? Du bist doch Ornithologe, so ungefähr, heute ist doch der Tag der Vogelzählung, irgendwie sowas. Und dann hat er erzählt, dass er heute Morgen um 5 Uhr schon aufgestanden ist und irgendwie schon Vögel gezählt hat. Und jetzt erklärt mir mal bitte, es gibt anscheinend so mindestens einen Tag im Jahr, wo Amateure quasi aufgefordert werden, quasi mit ihrem amateurhaften Wissen quasi Vögel Vögelsichtungen zu dokumentieren. Das war mir überhaupt nicht bewusst. Ist euch das bewusst? Aber also ich wüsste jemand, der wüsste das unter Garantie, der, also. Ja, dieser Radprofi. Nein. Das ist, also, das ist halt so ein Bekannter um eine Ecke rum. Und die Person, da war es schon zur Schulzeit so, dass dann halt irgendwie morgens beim Checken des Lehrers von sind alle da, war ein, ja, der so und so ist nicht da. Ja, ist der krank? Nee, aber hier ist eine Entschuldigung und wissen Sie, es sind gerade die und die Zugvögel unterwegs. Dann wussten halt alle, der hockt da irgendwo im Sumpf bei so und so, weil man da super gucken kann, ist dann morgens um 4 mit dem Rad hingefahren und guckt dann halt einfach den ganzen Tag Vögel. Dann war halt das nächste Ding, Zivi-Dienst, war halt irgendwo im Nirgendwo, wo halt einfach so ein Turm steht und du dort Vögel zählst. Und das war halt für ihn das Höchste, dass er da genau das tun kann, was so seine große Leidenschaft ist. Der Turm war für ihn das Höchste. Weit und breit. Firewatch spielen, ganz großartig. Firewatch spielen? Das ist ein Computerspiel, wo du quasi so ein Parkwächter bist. Firewatch, Firewatch. Jetzt hab ich's gehört. Das ist auch visuell überragend. Ja, ich glaube auch nur visuell, oder? Nein, das ist wirklich sehr schön. Da ist spielerisch viel drin. Ja, aber es ist, also ich habe es sehr genossen damals. Naja, unser Viktor, der debattiert und diskutiert sehr gerne, sehr viel. Und es stellt sich aber schnell raus, dass ihm in seinen Klassen eigentlich kaum einer gewachsen ist. Aber er hat ja noch die Professoren, mit denen er dann so das ein oder andere Wortgefecht austrägt. Man muss auch immer noch überlegen, in der fremden Sprache. In der fremden Respekt Sprache. Respekt davor. Und ich würde auch sagen, Viktor ist eh ein bisschen auch wie unser Philipp, neugierig, belesen und weiß zu jedem Thema was beizutragen. Das ist aber hält nie das Maul. Das hast du jetzt zugesagt. Das, ja. Das war jetzt wirklich aufrichtig, ehrlich und nett gemeint. Ja. Aber vielen Dank. Philipp muss es aber wieder in den Dreck ziehen. Ja. Philipp ist immer so negativ. Ja. Selbstkritisch. So, Schluss. Aus. Wann genau Viktor Lustig sich von den schönen Künsten abwendet, weiß ich nicht genau. Und der dunklen Magie. Ja, ja. Der dunklen Magie der Spielhallen und Hunde- und Pferderennstrecken. Oh, okay. Von Arakanash und öffnet das Dämonentor zur Hölle. Also das kann man fast so sagen, ja. Er fängt an, glaube ich, mit Billard und Poker und lernt dann Bridge noch und Pferdewetten. Und er hat dann recht schnell ein ziemlich ernsthaftes Spielproblem. Lotto, Toto und das Flievertüt. Und es gab dann auch mal einen so einen Barabend, wo er auch regelmäßig halt durch die Kneipen zieht und viel zu viel trinkt. Und da macht er sich dann einmal an eine Frau heran, die ganz offensichtlich gerade an der Bar sitzt und auf ihren Liebhaber wartet. Wollen wir wetten? Und der Liebhaber taucht dann auch auf und der ist so sauer, dass er jetzt hier die Frau anspricht, dass er ihm mit seinem Dolch eine hässliche Narbe verpasst. Zwischen linkem Auge und linkem Ohr. Also irgendwie hier so. Ja, die Hörerinnen und Hörer können das eh nicht sehen, was du machst. Und die wird auch später so ein bisschen was wie sein Markenzeichen. Okay. Ja. Wo hat Blomfeld hat doch auch eine Narbe. Wo hat Blomfeld? Der James Bonds Bösewicht. Ach so. Der in den grauen, sehr eckigen Klamotten. Ich kenne nur Bloomberg. Oder heißt der Blomfeld? Nee. Ich glaube schon Blomfeld. Blomfeld, ne? Oder hat er die so im Übers... Ich weiß nicht. Er hat eine Narbe, ist alles gut. Er hat eine Narbe. Ich habe auch Narben. Aber ich habe keine Geschichte von eifersüchtigen Liebhabern. Ich glaube, alle Menschen haben irgendwo ein bisschen Narben, die ein paar Jahre alt sind. Es gibt auch die Geschichte, dass er diese Narbe von einem eifersüchtigen Mitspieler beim Kartenspiel hat. Aber, und dann so eine Karte reinrammt. Wie gesagt, es ist so ein bisschen, es gibt einige Ungenauigkeiten in seinem Leben, also in einem Leben voller Ungenauigkeiten. Das müsste er ein bisschen akzeptieren heute. Willst du wissen, wo ich diese Narbe her habe? Das Kartenwerfen ist übrigens das interessant, dass du das ansprichst, weil da ich habe mich erst die Tage damit mit mir gerungen, ob ich mir mal so ein Plastikkartenset bestelle, um das mal zu üben. Und aber du hast ja gerade auf den Heath Ledger Joker angesprochen, der quasi immer wieder anders erzählt, wie er sein Smile quasi sich reingeritzt bekommen hat. So, das finde ich auch mal witzig, wenn der Jürgen quasi dreimal die gleiche Geschichte erzählt während einer Aufnahme und also ob uns quasi auffällt, dass er jetzt dreimal unterschiedliche Varianten erzählt hat. Das wäre mal eine interessante Antwort. Das wäre interessant, aber die sicherste Variante, dass ich sowas nicht mache, ist, dass du mir vorschlägst, dass ich es mache, wahrscheinlich. Wobei, wir hatten doch schon ähnliche Sachen, dass du gesagt hast, Moment, aber aus der Perspektive von so und so lief es dann so ab. Aber du könntest also tatsächlich auch, was du auch machen könntest, ist mir einen Scheck über 20.000 Euro nicht ausstellen. Das stimmt. Ja. Schecks stellt man gar nicht mehr aus, oder? Ich wüsste gar nicht wie. Ich wüsste gar nicht, wo ich jetzt einen Scheck herkriege. Einmal in meinem Leben habe ich einen Scheck eingelöst. Und da gab es irgendwie so ein typischer Fall von das Focus-Abo hat 150 Mark gekostet und du hast einen 120 Mark Warengutschein gekriegt. So. Okay. Da musste ich damals noch zu einer Dresdner Bank. Also ich habe auch einmal einen Check eingelöst und es waren tatsächlich Spielschulden, die beglichen wurden. Das fand ich, das habe ich sehr gefeiert. Das ist die. Oh, aber so, hast du bei deiner Hochzeit Elvis abgezockt? Nee. Aber stell dir mal vor, du hättest du würdest mal so einen großen Benefiz. So einen ganz großen mal einlösen. Ja, ja. Das wollte ich auch immer mal machen. Ich habe hier 10 Euro auf 10 Quadratmeter. Das wäre so lustig. An alle, die sowas vielleicht schon mal gemacht haben, schreibt uns mal, wie man sowas machen kann. Oder schickt uns so einen. kann ich erreichen für einen Euro oder so. Aber wahrscheinlich kostet es 10 Euro, die bearbeiten zu lassen oder so. Bin ich überhaupt irgendwas... Ich glaube nicht, dass du so einen Scheck einlösen kannst. Reden wir jetzt wirklich darüber, ob du so einen riesigen Scheck einlösen kannst? Nein, kannst du nicht, aber es wär witzig. Ja, aber es wäre super. Das wäre super. Ja, das wäre auch mal, das wäre für die versteckte Kamera auch, glaube ich, geil. Nee, was viel besser wäre, wenn es einen Automat gibt, den du reinschiebst. Das wäre eine versteckte Kameranummer. Nach 2 Semestern hat er genug gelernt, findet Viktor zumindest. Und reicht. Er ist schon neugierig und wissbegierig, auch weiterhin. Und das wird er sein ganzes Leben lang bleiben. Aber ja, reicht jetzt mal. Aber Universität ist auch wieder gut. Aber jetzt. Papa zahlt alles. Papa zahlt noch, glaube ich. Aber hat Frankreich nicht Trimester? Das Boah, das ist aber jetzt schon ein gescheites Klugscheiß. Ja, gut, und wer weiß, ob das damals und ach, was weiß ich. Das ist eine sehr interessante Diskussion. Ich gucke einfach super gerne Carambolage. Wir sind im Jahr 1908 in einer Zeit, als die Belle Epoque gerade so in die Geschichtsbücher eingeht. Also die Zeit vom Ersten Weltkrieg, wo so ganz viel, ganz große Umwälzungen passieren. Ja? So Auto, Elektrizität, das Zugnetz wird ausgebaut, Chemie, Eisenverarbeitung, Industrialisierung, so alles. Ja? Mhm. Das muss, glaube ich, schon eine ziemlich krasse Zeit gewesen sein. Und es ist eine Zeit, in der ganz viel von dieser privaten Konsumkultur entsteht. Also die ist vorher so in der Form nicht so ausgeprägt, also gab es schon, aber nicht so ausgeprägt. Und was damit einhergeht, ist, dass der Graben zwischen Arm und Reich auch viel, viel größer wird. Mhm. Und es ist nicht wie jetzt heutzutage, wo wir das überwunden haben, dieses Problem. Genau. Ja, genau. Alles klar. Na gut, aber ich glaube sozusagen, die Schere klafft immer weit auseinander, aber du hast halt zumindest so eine Sozialsicherung. Eine Grundsicherung. Heute ist es eine Schere, früher war es ein Graben. Dass du halt nicht alles komplett verhungerst, verreckst, aber ja. Also es ist so tatsächlich, dass der gesellschaftliche Wandel und diese Tatsache, dass dann auch so die neuen Reichen auch so in Prunk leben und es so nach außen kehren und so, das ist ja auch so ein Markenzeichen dieser Zeit. Und das geht nicht spurlos an unserem Viktor vorbei. Und er weiß, wenn er so einen Lebensstandard irgendwann mal erreichen will, also die waren nicht arm, aber der war jetzt auch nicht so, dass er im Nerzmantel und hier mit musst du jetzt erstmal Wirecard gründen. Mit den Klunkern um den Hals. Das hat man ja dann quasi schon mit unserer Frau Spitzeder. Ich überlege gerade, wann so der große Gatsby spielt. Ist das die Zeit? Das ist so 1920er, oder? Ja, wir sind jetzt noch ein bisschen früher, aber ja, okay. geht natürlich in die 20er dann okay, schon auch. Dann kriegt ein bisschen Dämpfer und dann, glaube ich, nimmt es nochmal richtig Fahrt auf. Ja. Yeah. Also er weiß, er muss sehr, sehr hart arbeiten, wenn er so einen Lebensstandard irgendwann mal erreichen will. Also lässt er das Spielen jetzt sein, konsequent, und arbeitet mal an seinen anderen Interessen. Zum Beispiel Pferdewetten. Die sind ja kein Glücksspiel, die sind Taktik. Immer wenn er sich für was interessiert, dann bringt er sich da auch voll mit Eifer und Inbrunst ein, ne, und liest alles drüber und macht sich schlau und beschäftigt sich damit. Und aktuell interessiert er sich ziemlich stark für so kleinere Gaunereien, ein bisschen Einbruch, Trickbetrug und Taschendiebstahl. Okay. I like where this is going. Und besonders talentiert ist er im Umgang mit Karten und auch so Kartenkunststückchen. Mhm. So, weißt du, hier so jonglieren und mischen und Sachen, ne? Also ich hoffe, ich bin echt nicht der Einzige, der an Gambit von X-Men denkt gerade. Also hier im Raum? Meine Nerdfreunde da draußen, bitte sagt, dass einer von euch auch dran gedacht hat. Offenbar ist er jetzt da aber nicht so talentiert, wie er vielleicht denkt. Denn ich kenne jetzt auch hier nicht ganz die Details, aber er kombiniert jetzt auch Gaunereien und Städtereisen. Kombiniere. Und er landet mindestens mal 1908 in Prag für 2 Monate im Gefängnis wegen Diebstahl. Benutze Städtereise mit Taschendiebstahl. Da ist er gerade 19 Jahre alt. Okay. Und auch da gehen die Berichte dann wieder etwas auseinander, denn angeblich erzählt er dort dann im Verhör, dass er aus ärmsten Verhältnissen stammt und dass nicht mal eine Geige. Und dass Diebstahl die einzige Möglichkeit für ihn wäre, dass er überhaupt quasi das Dach über dem Kopf seiner Familie erhalten kann. Nicht mal eine Violine. Und kein Cello. Und solche Geschichten. Und eigentlich klaut er ja nur von den Gierigen und Unehrlichen. Und er ist ja gibt's den Armen. Eigentlich sowas wie ein österreich-ungarischer Robin Hood. Genau. Und sichtlich geläutert kehrt er nach diesem Gefängnisbesuch dann nach Wien zurück. Nee, in Wien war er ja nicht. Gefühlt hat er jetzt schon drei Leben durch, oder? Also so im Sinne von... Ja, doch. Also er war auf jeden Fall schon mehr im Knast als ich mit meinen 40 Jahren. Bereust du's? Also ich, keine Ahnung, ich würde schon gerne mal ein Gefängnis von innen sehen. Was ich sehr empfehlen kann, ist der Audioguide in Alcatraz. Der kippt da mit seiner San Francisco-Reise. Sehr schön. Sichtlich geläutert reist er im Jahr, ein Jahr später dann nach Wien. Ein Jahr später. Ja, ich habe mich verlesen, es tut mir leid. Philipp, ich mache dir hier eine Edit-Marke hin, ja? Lass es bitte drin. Dann weißt du genau, dass ich es nicht sichtlich werde. Sichtlich geläutert. Warum habe ich dann den Knopf überhaupt? Wenn du mal hustest oder sowas und nicht dran denkst. Da denke ich doch nicht. Das soll dir ein Gefühl von Macht verleihen. Da denke ich doch nicht dran, dann da drauf zu drücken. Sichtlich geläutert reist er ein Jahr später nach Wien, wo er 1909 dann ins Kittchen wandert, ebenso 1910 in Klagenfurt, 1911 nochmal in Wien und in Zürich dann 1912. Aber warum denn? Also jetzt muss man nochmal eine blöde Frage stellen. Weil am Ende des Tages kam er ja trotzdem aus gutem Hause und ist schlau und hatte ja nicht wirklich Geldsorgen. Du hast ja jetzt auch mehr oder weniger so lapidar gesagt, dass er eigentlich die Spielsucht gleich abgelegt hat, so mit einer Entscheidung. So ein typischer Fall von, ich höre jetzt auf zu rauchen. Im Moment, aber bloß weil er aus gutem Hause ist, wo kriegt er das Geld her? Aber für was ich glaube, verbricht er denn jetzt hier die ganze Zeit? Für sich und seinen Lebensstandard. Ich glaube, ja, es ist einfach, er sieht, dass das die für ihn einfachste Art ist, Geld zu machen. Aber er lässt ordentlich Durchlauferhitzer für Geld. So. Er hat einen entsprechenden Lebenswandel. Es ist nicht so, dass er in 5-Sterne-Hotels wohnt und nur Champagner trinkt, aber er gönnt sich schon Dinge. Er wohnt in Paris, zeitweise zumindest, wenn er natürlich gerade in einer anderen Stadt im Knast sitzt. Sicherlich auch nicht ganz ohne. Und er hat ja so keinen Job. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie viel er von seinem Vater an der Stelle noch kriegt. Ich nehme an, jetzt, wenn er dann nicht mehr studiert, ist das nicht mehr so arg viel, was der Papa dann noch wenn sponsert. Wenn er jetzt zum vierten Mal in Folge im Knast landet, vor allem Ding. Also das ist ja so ein bisschen das Ding. Da sind ja schon Leute für weniger aus der Familie ausgeschlossen worden. Ja, die Frage ist, ob das die Familie zu Hause überhaupt erfährt. Ach so, verstehe. Naja, also eben. Ich glaube auch, dass damals du landest im Gefängnis auch mal so ein, das kann mal eine Woche sein und dann ist blöd, also das klingt jetzt so albern oder so, aber dann ist wieder gut. Ja, es gibt ja auch keine vernetzte Verbrecherkartei oder so, ja. Also wenn du dann halt mal an einem neuen Ort bist, dann wissen die nicht vielleicht, dass du schon ein Serientäter bist. Und okay. Also tatsächlich sitzt er immer nur sehr kurz. Ich weiß jetzt, wie gesagt, nicht genau die Details, die genaue Anklage und die genaue Zeit. Aber dadurch, dass er jedes Jahr in einem anderen Gefängnis ist, kann das nur sehr kurz sein. Alles klar. Es ist sozusagen die kleine Kittchen-Europa-Tournee. Stell dir vor, der hätte so ein Tour-Shirt. Jetzt sind wir dann im Jahr 1912. So, was fällt euch zum Jahr 1912 ein? Wenn mir die Quersumme addiert... 1912 weiß ich tatsächlich nichts. Nix? Eisberge? Große Schiffe? Die Titanic. Ja! War das 1912? Ja. Ja. Sehr gut. Krass. Und das gilt dann ja auch mit als Inbegriff des Starts Richtung Erster Weltkrieg. Aber Jürgen, du willst doch nicht andeuten, dass er auf der Titanic war. Nein, will ich nicht. Ich will nur sagen, es ist jetzt auch so ein Zeichen der Zeit, sind diese großen Kreuzfahrtschiffe. Und das ist so, das ist da gerade, fängt da gerade in der Zeit so richtig an und das ist was ihm natürlich auch gut gefällt. Das ist so, wo die Leute ihren Prunk zur Schau tragen. Ja, und wo zwar auf internationalen Gewässern. Und jetzt klaut er so ein Boot oder was? Ein ganzes. Also was ihm hauptsächlich gefällt, ist der Lifestyle, der Pomp, die Touris, die ihr Geld scheinbar dringend loswerden wollen und das findet er halt ganz anziehend. Ey, da musste ich jetzt die Tage dran denken, es gab einen so Lokalnachrichten, dass einen, ich glaube, wie alt war der? Ich glaube, 19-Jährige hat mit seinem jüngeren Kumpel zusammen eine Straßenbahn geklaut und sind 2 Kilometer in der Gegend rumgefahren, bis angehalten worden sind. Wahnsinn. Und da muss ich jetzt auch bei dem Boot dran denken, das ist so, was machst du damit? Ja, nee, Bootklauen nicht. Aber er hat schnell eine Masche auf diesem Booten. Also er bucht so sich. Heiratsschwindlermäßig. Er bucht sich da ein und er sucht sich dann so ein Opfer an Bord und vorzugsweise hat jemanden, der so wirklich auch den Reichtum nach außen trägt und teure Accessoires hat und auch jemand, der in den Bordcasinos irgendwie unterwegs ist, ne, damit du halt den richtigen Schlagmensch kannst ja dann vielleicht schon auch erkennen, wenn du da ein Auge für hast. Und was er dann macht, ist, er nähert sich unauffällig, spricht die Leute aber nicht an. sondern er versucht so aufmerksam. Das klingt so, er nähert sich, aber spricht sie nicht an, klingt, als würde sich so ranschlängeln wie so eine Schlange und dann. Ja, so ein bisschen ranwanzen, so ein bisschen kuscheln. Okay. Und jetzt? Nein, also er versucht dann quasi in deren Aufmerksamkeitsfeld mit seinen Kartentricks so ein bisschen Aufmerksamkeit zu erwecken. Ja? Dass also, die auf ihn zu gehen? Ganz genau. Ah, okay, verstanden. Also er versucht ein bisschen Aufsehen zu erregen, yeah. So ganz, ganz klein, so dass er letztendlich angesprochen genau, wird von also, ihnen. Sehr, sehr vernünftig. Genau. Und er ist auch sehr zurückhaltend in der Konversation, super höflich, er hat super Manieren, er ist gut gekleidet und immer wenn er dann gefragt wird, also er platzt damit auch nicht so von selber raus, immer wenn er gefragt wird, sagt er wäre ein Broadway-Produzent auf der Suche nach Investoren. Mhm. Natürlich. Der zufällig mega gut Karten spielt. Und er hat auch die Hintergrundgeschichte, das hat er irgendwie vorab ganz gut recherchiert. Und er hat an sich eine überzeugende Art und diese Geschichte ist schlüssig und er hat ein bisschen Name-Dropping dabei und so kommt er dann quasi dazu, bringt er seine Opfer dazu, dass die in sein Fake-Musical investieren wollen. Was? Musical? Ist ein Musical also sein Broadway-Stück halt. Ja. Ich weiß nicht, nennt man das Musical? Fleischfressende Pflanze. Geht's da um ein Suddenly Musical, das unerfolgreich ist und das ist so die Vorlage von The Producers? Nein. Also es geht um ein Fake, sagt man da Musical bei Broadway, im Broadway-Stück, oder ist es ja... Naja, also Musical ist ja, wenn er singt zwischendurch. Naja. So, und ich glaube, es ist eine eigene Klasse. Heute würde man schon sagen, es ist ein Musical, aber früher waren das halt die großen Broadway-Stücke. So, ja. Ich weiß nicht, ob das als Musical klassifiziert aber werden würde. Aber das existiert nicht. Er tut so. Also ich glaube auch, dass zu der Zeit noch niemand Musical gesagt hätte, deswegen du hättest damals Broadway und ich kann mir auch vorstellen, dass es damals Sachen gab, die als Broadway-Sache inszeniert und gebaut worden sind, wo du heute sagen würdest, das ist ja kein Musical. Ja, das also von kann daher, auch sein. Also ja. Fakt ist, das ist jetzt schon ein relativ komplexer Betrug und es ist schon ziemlich weit entfernt von seinen Taschenspielereien und Taschendiebstählen und Kartentricks, die er vor kurzem noch abgezogen hat. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass damit seine Freundschaft zu einem Nicky Arnstein damit etwas zu tun hat, der auch ein professioneller Gambler und Gauner ist. Und das war für ihn so eine Art Mentor. Und in der Zeit ist es wahrscheinlich auch noch. Und der hat über seine Frau Beziehungen an den Broadway, kennt zum Beispiel Barbara Streisand und auch Beziehungen zu... Was? Barbara Streisand hat doch da noch nicht gelebt. What? Doch. 1912. Die lebt ja jetzt noch. Moment. Das kann nicht. Ich wollte sagen, Moment. Wie heißt Barbara Streisand? Nee, die ist nicht. Also, das ist so heimlich kommt raus, dass Barbara Streisand Vampir ist. So, Jürgen ist jetzt der erste Mensch, der merkt, dass die schon über 100 Jahre alt ist. Moment, aber das wird großartig. Ja, das ist die Figur, die gerade alle im Internet hoch und runter hypen, beziehungsweise ist schon wieder durch aus dem Non-Resident Evil-Teil. Aber hat mir da jetzt meine diese Vampir-Mutti, die riesige. Motresk, oder? Hat mir jetzt da meine Autokorrektur was Dings, oder war das irgendwie die Mutter also, von ihr vielleicht oder so? Das kann sein, dass die Mutti war, aber also Barbara Streisand ist auch am Leben. Ihr habt vollkommen recht, das kann nicht Barbara Streisand sein, aber es war. Hä? Aber es war eine Streisand. Nö, das kann ja sein, dass das irgendwie aus der Familie ist, so. Aber. Müsste doch hier auf ihrer Wikipedia-Seite, müsste man das doch relativ schnell eigentlich erkennen, oder? Gib halt auf Google ein, hat Barbara Streisand 1912 schon gelebt. Nein, sie hat nicht 42 geboren. Sie hat nicht 1912 gelebt, ihr habt vollkommen recht. Ja. Aber vielleicht hat er auch später dann Beziehungen zu der, das ist aber auch Quatsch, so lange lebt er auch nicht. Also das ist Quatsch mit Barbara Streisand, aber ich weiß jetzt nicht genau. Aber er hatte legitime Beziehungen und hat deswegen auch ich weiß jetzt nicht genau, wo das herkommt, aber er hat auf jeden Fall, also sein Mentor hat Beziehungen an den Broadway und auch Beziehungen zu einem Arnold the Brain Rothstein. The Brain? Der hat auch geschafft, wenn das sein Spitzname ist. Der Teil der amerikanischen Mafia ist. Also sehr, sehr gute Beziehungen. Und der zuletzt genannte, den kennt man vielleicht aus dem größten amerikanischen Sportskandal. Das war als damals, es heißt Black Sox Skandal, kennst du, sagt ihr das Baseball was? Baseball ist das auch, oder? Ja. Als die 1919 wurden wohl die Spieler der White Sox bestochen, dass sie die World Series verlieren. Das habe ich die Tage erst gelesen. Und das ist so einer der größten Sportskandale bis heute in den Staaten. Und das ist bekannt geworden dann eben als Black Sox Skandal. Naja, egal. Victor Lustig hält sich jetzt für eine Weile mit Betrügereien auf dem Kreuzfahrtschiff. Ich glaube, er macht da auch noch so ein bisschen Karten und Glücksspiel, aber eigentlich macht er schon so relativ komplexe auch Betrugsgeschichten und solche Sachen. Aber Sachen, die trotzdem Gambling sind, ne? Also schon, dass du sagst, komm, wir machen Kartenspiel oder irgendwas. Ich glaube, dass er das auch nebenher noch ein bisschen macht, aber sein Hauptgeschäftsfeld ist jetzt schon dann sowas wie den Leuten falsche Geschichten erzählen, okay, damit die investieren, okay, in was, was es gar nicht gibt. So, ja. Und dann sieht er die halt nie wieder. Also er hält sich so mit so Dingen über Wasser und natürlich mit den Schwimmeigenschaften des, das ist ein ganz schlechter Witz, Entschuldigung. Als dann der aufziehende Erste Weltkrieg die Luxuskreuzfahrten und damit auch seine Broadway-Karriere beendet, schließt er sich für kurze Zeit einem Falschspieler-Syndikat in Frankreich an, was ich sehr spektakulär finde. Im Syndikat? Wow. Ja. Das sind auch nicht nur 10 Mann. Nee. Und die werfen ihn dann aber bald wieder raus, weil er seine Bosse bescheißt. Der ist zu gut. Ja, vor allem, da müssten sie nur noch eigentlich befördern. Da wird es dann auch echt ein bisschen gefährlich für ihn. Also da muss er jetzt wirklich auch dann das Weite suchen. Und er sucht das ganz Weite, und zwar in Übersee, in den USA. Aber also, das ist jetzt auch nicht eine Phase, so, sondern er hat deutliche kriminelle Energie. Meinst du, es verwechselt sich wieder? Also er ist jetzt auch alt genug und so. Er ist jetzt ungefähr 1929. Ja. Ihn verschlägt es jetzt in die USA und weil... Er hat ja auch keinen Job, also das ist ja jetzt, er hat keine Ausbildung, keinen Job, das ist jetzt sein Ding. So. Nee, das ist sein Job. Also Papa ist jetzt auch gerade nicht stolz. Nee, ich weiß nicht, was Papa davon weiß tatsächlich. Er hat schon später auch mal wieder Kontakt zu seinem Vater, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, was der von dieser Karriere weiß. Okay, alles klar. Aber weil ja USA, ne, ihr wisst, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, und was kann man da mal machen? Man kann sich einfach als Graf ausgeben. Das natürlich. Kennen wir ja schon. Hat man ja schon. Graf Viktor Lustig. Es ja, klingt wie aus der Sesamstraße. Count Lustig. Jetzt weiß ich nicht, Dominik, was macht es mit dir, wenn jemand so die gottgegebene Aristokratie auf so eine schamlose Weise beschmutzt? Ich finde, das ist richtig super. Okay. Unser Graf Viktor hat eigentlich alle Eigenschaften, die man braucht, um als Graf durchzugehen. So, der hat das Auftreten. Eine spitze Zähne. Eine Noblesse. Er strahlt so eine Noblesse aus. Einen sehr hohen Kragen. Ein gutes Wort. Für den Umhang. Erzählt gern. Trinkt gern Blut. Und er weiß, gern. Er weiß, dass es auch jetzt erzählt gern. Super. Oh Mann. Und zwar Karten. Großartig. Es ist super wichtig, dass man dann auch, ja, in so einem neuen Land, um da mal anzukommen, dass man ein paar Kontakte knüpft, ne? Mhm. Und Kontakte mit Einfluss sind für ihn und das, was er vorhat, nicht schlecht. Also treibt er sich so in irgendwelchen Abendveranstaltungen rum, da wo Politiker und irgendwelche Angestellten des öffentlichen Rechts unterwegs sind. Er knüpft Kontakte zu Leuten, die bei der Polizei sind. Also wirklich so in allen Positionen, wo Leute irgendwie Einfluss haben oder Geld. Und da versucht er sich so ein bisschen rumzutreiben und ein bisschen bekannt zu werden. Ja, und bei Mississippi, weil das nämlich auch Einfluss. Es ist fies, ihr dürft ihn alle halb kichern und nichts sagen und dann lache ich, weil ihr eigentlich lacht, aber man hört nichts von euch. Ich habe gar nicht gelacht, immer voll schlecht. Ich habe auf die Stummtaste gedrückt, damit keiner hört, wie ich lache. Ja, halt. Ja, wenn er so flach ist, dass unter der Tür durchpasst, dann freut man sich doch auch. Ich muss ja sagen, ne, ich schäme mich ein bisschen deswegen, aber ich habe Spaß mit dieser Laughing Out Loud. Nee, nicht, wie heißt es? Diese Amazon-Video-Serie mit Beherbergung. Nee, das heißt nicht Laughing das Out Loud. Aber das heißt echt extrem viele Menschen mir schon gesagt, man, dass Last Man Laughing. Das soll oder, extrem oder so witzig sein. Also es ist, ich halte nicht viel von der deutschen Komödienszene an sich so. Ich finde vieles da nicht sehr lustig, aber das hat mich wirklich amüsiert. Erzähl mir, was ist das? Na, es ist ein kopiertes Konzept, glaube ich, aus Australien. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo es ursprünglich herkam, aber im Grunde sperren die Riege der Comedians, die sie halt so finden, sperren sie alle zusammen in einen Raum. Klingt erstmal schlimm. 6 Stunden Zeit und der als letztes lacht, hat gewonnen. Okay, ich würde sofort rausfliegen. Ich bin mega, also ich werde so hart angesteckt, wenn Leute um mich herum lachen. Es ist auch so jemand wie Barbara Schöneberger zum Beispiel drin, die ja auch irgendwie nicht keinen Satz ohne irgendwie ein Lachen auszubrechen irgendwie sagen kann. Und moderiert wird das Ganze von Bully Herbig, den ich früher mal mega lustig fand, aber der irgendwie auch mit den ganzen Filmen hat er nicht meinen Humor getroffen. Aber das ist ja auch völlig legitim. Ja. Und ich habe aber wirklich mit Leuten, die ich eigentlich nicht sehr lustig und doof, ich habe sehr darüber gelacht und ich habe mich herrlich amüsiert. Ah, das muss ich tatsächlich auch gucken. Und ich schäme mich dafür ein bisschen, okay. Ach, aber man muss das auch mal sagen, wenn man was gut findet. Ja. Für Freude darf man sich nicht. Wie heißt denn jetzt wirklich die Sendung? Ich krieg's nicht hin. Ist doch egal. Sie heißt LOL, aber hier heißt. Nee, nicht. Doch. Laughing Out Loud. Nee. Ich weiß es noch. Last Man Laughing. Diese Amazon-Serie mit den ganzen deutschen Comedians. Ja, ist immer das, was mir gesagt wird. So. Aber wie heißt die denn? Das macht mich jetzt kirre. Ja, aber wie du sagst, es gibt so Sachen, wo man eigentlich sagt, so eigentlich ist das nicht gut. Oder Last so. One Laughing heißt es. Okay. Oder wenn ich irgendwie sage, so, ich kann das nicht anschauen oder sowas. Denn bitte versteht es nicht als ein, nein, das solltet ihr deswegen nicht tun. Es ist nur ein, nein. Ist nichts für mich. Nein, das heißt gar nicht. Und da ist zum Beispiel, da ist jemand dabei wie Mirko Nonchef, so einen, den ich halt früher sowas von gefeiert habe, als einen der ganz großen deutschen Komiker. Ey, der hat halt früher, das ist so bei absurd. Bei Samstagnacht. Ja. Weißt du, wann mir der das letzte Mal begegnet ist in meiner Wahrnehmung, als ich mal nach alten CDI-Werbungen gesucht habe? Mhm. Dieses wirre Konsolensystem mit CDs. Und dafür hat er Werbung gemacht? Ja. Oder? Das war doch die Person so ein bisschen lang, schlaksig, bei Samstagnacht und hat diesen wahnsinnig schnellen Redetempo gehabt. Das war ein Markenzeichen. Nee. Der hat ganz viel Geräusche nachgemacht und so. Genau. Aber und dass da der Werbung für CDI gemacht hat, das habe ich auch irgendwie so fast. Ja, das war so, ja, kann dann alles auf einmal Videos abspielen und Enzyklopädien und auch noch da Sachen nachschauen. Gucken Sie mal, gucke ich jetzt diesen Film oder jenen Film oder den Film? Oh, oder ich gucke ein Lexikon nach. Das klingt sehr nach Mirko Nonchef. Ja, genau so. Und Wigald Boning haben sie auch dabei, der ja eigentlich für mich, das ist ja momentan eigentlich, der ist ja kein Komiker, der ist ja fast eigentlich Wissenschaftsjournalist, so, ne, würde ich fast schon sagen. Ne, noch krasser finde ich eigentlich, wie heißt der, nicht Boning, sondern der Hoeker. Hoeker noch, ja. Also das kann ich euch auch sehr ans Herz legen, diese Sendung, wo die beiden irgendwie dieses Haus demolieren. Nicht nachmachen oder wie das heißt. Ja. Habe ich, glaube ich, schon mal geplagt hier, aber das ist wirklich. Und wo gibt's das? Das ist wirklich fantastisch. Das weiß ich gerade nicht auswendig. Okay. Das ist aber auch schon, das ist, glaube ich, schon 15 Jahre alt oder so, oder? Nicht 15, aber es ist schon eine ganze Weile her. Und sie haben eine zweite Staffel, haben es dann nochmal auf so einem alten Bauernhof irgendwo gemacht. Da war Barbara Streisand noch am Leben. Sie machen halt diesen. 1912. Sie machen halt diesen ganzen Scheiß, den man nicht machen soll. So Dinge in die Mikrowelle packen, die man da nicht reintun soll. Aber es ist ein bisschen wie Mistbuster, schwere Steine in die Waschmaschine stecken und schauen, was passiert. Boah, das ist aber finster, oder? Und einmal schließen sie an das Boilersystem im Haus, packen sie Kaffee rein und schauen, ob sie heißen Kaffee aus dem Hahn lassen können. Und lauter so Quatsch halt. Lauter coole Ideen, die du halt einfach nicht machen solltest. Und sie probieren es aus und sie haben halt wirklich, und das ist das Coole daran, sie schreiben sich einen Haufen Gags vor und die zünden aber alle nicht so richtig, aber sie haben dann aufrichtig Spaß an diesem ganzen Quatsch, den sie machen. Das ist viel besser. Und das zündet. Ja. Und das catcht mich. Das glaube ich so. Also das sind die kleinen Momente des Lebens, die Freude bereiten. Wenn man in Luft jagt. Ich kicke unglaublich gern Kiesel. So, das ist eine der Dinge, die mir immer unglaublich Freude gemacht. Ich kicke immer noch sehr gerne. Was mit Laub? Immer noch Laub auch? Knuspriges Laub auch vertreten. Jürgen hat absolut recht, das ist der Killer. Da gehe ich auch gerne mal Umwege auf der Straße. Irgendwann werde ich überfahren wahrscheinlich. Weil so Stampfischnee, wenn der die richtige Konsistenz hat und du trittst rein und der knarzt. Ist auch. Oh. Aber die Mischung aus Haptik und Geräusch ist tatsächlich bei Kieselkicken und bei trockenem Laub wirklich die zwei à la Bonheur. Aber ich habe so einen geilen Kiesel gekickt, dass ich nochmal auf der Straße zurückgelaufen bin und ihn eingesammelt habe. Oh, Ich habe den jetzt quasi. Oh, so. Hast du ihn eingerammt? Ich glaube, ich habe den perfekten Kiesel gefunden. Hast du ihn eingerammt oder hast du ihn deiner Tochter schon verbracht? Also tatsächlich weiß ich noch nicht, wie ich machen soll. Oder du bohrst ein Loch rein und machst die Schnur dran, kannst du nicht mehr wieder kicken. Ja, aber das ist aber dann wird er vielleicht schlechter durch. Das ist so ein typischer Fall von, wenn du einen wunderschönen Hengst hast, der halt irgendwie. Meinst du jetzt ein Pferd oder? Ein Wunderwerk ist und der geboren ist, dass er rennt. So, und dann sperrst du ihn ein. Und im schlimmsten Fall lässt du ihn dann nur noch irgendwie Samen irgendwie abspritzen. Aber weißt du, Dieser Kiesel möchte gekickt werden. Für so Einzelkinder gibt's so Dinge, da kannst du so einen Ball reinstecken und dann kannst du dir das an den Fuß binden und dann kannst du den immer wieder so wegkicken. Der Stein der Schande. Jetzt, ich weiß, was du meinst. Es gibt noch ein anderes. Skippo heißen die, glaube ich. Nein, Skippo ist das, wo du immer so im Kreis um dich rumdrehst. Und der, und der zählt die Umdrehungen. Ja, genau, das habe ich gedacht, meinst du? Nein, ich meine tatsächlich sowas. Kennst du dieses mit dem Schläger und dem Ball, wo der Ball aber am Schläger festgemacht ist und du immer so bock. Ja. Nur ohne Schläger. Hm. Und mit deinem Fuß. Ne, bin mir jetzt nicht so sicher, ob das so eine gute Idee ist. Nee, kenne ich nicht, aber. Also da kannst du halt quasi kicken und dann kommt er wieder zurück. Ah ja. Okay. Ich schaue hier gerade in unserer neuen Aufnahmestelle. Ist hier so ein wunderschöner freier Bereich hier außen. Das wäre auch schön zum Kieselkicken. Glaubst du, die hätten was dagegen, wenn wir auf dem Parkett hier Kiesel kicken? Wahrscheinlich. Ja, vor allem, also ich weiß nicht, wenn der Kiesel halt ein bisschen zu hoch fliegt, dann dotzt er da vielleicht gegen diesen nicht ganz günstig aussehenden Flachbildschirm. Ach, irgendwas ist immer, ist echt zum Kotzen. Sind da in den Blumenkästen nicht auch irgendwie Kiesel drin oder so? Vielleicht zufällig? Dasselbe. Warte mal. Was sagt der Experte? Ja, nee. Die sind nee, zu klein, ne? Die sind zu klein. Ja, warte, ich tue sie zurück. Und auch rund. Die müssen auch rund sein, so. Aber ein extrem befriedigendes Geräusch, danke dafür. Ich hoffe, das ist in der Aufnahme ordentlich drin. Wo war ich? In 1912 bei Barbara Streisand. Und bei auch einem Mann. Fluss. Können wir die Barbara Streisand wieder rausstreichen? Das Nein. ist mir unglaublich peinlich. Aber ich weiß, ich werde das recherchieren, warum ich Barbara Streisand in du, den Text stehen habe. Du, wenn es wirklich schneide ich es raus. Ich habe das Buch dabei, ich werde das jetzt dann lesen. Vorher lasse ich euch nicht gehen. Ist okay. Und wenn es dir wirklich, also wenn es dir wirklich wichtig ist, schneide ich es auch raus. Ja, du weißt, wie wichtig ich Fehler an mir selbst nehme. Insgesamt lässt es Victor relativ ruhig angehen in den USA. Er reist umher, schließt Freundschaften, er nimmt Stallgeruch an. Hm. Kann man sich vielleicht. Ist man wieder beim Hengst. In Kansas nimmt Lustig spät im Jahr 1919 an einer Gala teil, wo er viele Politiker kennenlernt, Zeitungsverleger sind auch da, aber auch die Liebe seines Lebens. Also eine ganz dumme Frage, weil du hast den Ersten Weltkrieg jetzt erwähnt, aber in einem Halbsatz. Aber dass er jetzt irgendwie eingezogen wird oder so, das war überhaupt nicht irgendwie zur Diskussion, weil er ist ja im besten Alter eigentlich. Ja, stimmt. Ja, der ist aber auch schon weg, ne? Ich weiß nicht, er war nicht zu Hause, also haben sie ihn wahrscheinlich auch nicht so richtig. Ja. Hä, es ist so einfach. Ich weiß nicht. Eingezogen, der war nicht zu Hause. Der war nicht daheim, alles klar. Okay. Also Tipp für euch, wenn irgendwann der Bund ansteht oder so, einmal mal nicht daheim sein, zack, fertig. Das gibt nicht mehr. Das haben zu viele gemacht, deswegen haben sie dann abgeschafft. Einen Spabiergang machen. Das gibt's doch nicht mehr, das mit dem Einziehen. Ich weiß doch. Das finde ich gut. Wahrscheinlich deswegen, ich auch. Ich finde so Einzugsverfahren schwierig. Das hat der Bruno, hat das mal erzählt, dass er bei der Musterung, dass er sich vorbeugen musste und irgendwie den Finger in den Arsch gekriegt hat. Und niemand von den anstehenden, Männern, die dabei waren, hatten auch nur annähernd Ähnliches erfahren bei der Musterung. Ja. Und der Bruno ist ein extrem attraktiver Mann und wir hatten irgendwie echt Bedenken, dass er missbraucht wurde. Oh Mann. Aber es ist tatsächlich so, dass es wohl scheinbar, es gibt eine Sache, die es rechtfertigt, dass du zwar quasi die Finger im Po kriegst bei der Musterung und das war. Ich meine, das Lied dann stimmt, Finger im Po, Mexiko. Aber ey, Niveau dann, heute. Ich war selten so erfreut zu hören, dass es wirklich einen triftigen Grund gibt, Finger in den Po gesteckt zu kriegen. Das war schön. Ist? Weiß ich nicht. Aber wenn du unfreundlich bist, oder? Nein, keine Ahnung. Es war schön. Wenn du vielleicht bei der Frage, ob du Probleme mit der Prostata hast, falsch reagierst. Oder? Was weiß ich, keine Ahnung. Also ich kann sagen, ich war bei vier Musterungen, ich hatte keine Finger. Oder bei 37C haben sie den Finger im Po mit Ja angekreuzt. Voll witzig, wenn du bei vier gewesen wärst, weil du dreimal wie so ein Kind das beim Zahnarzt den Mund nicht aufmacht. Er hat schon wieder den Schließmuskel nicht gelockert. Bei einer dieser Musterungen habe ich einen aus meiner Grundschule wieder getroffen. Raus, jetzt müssen sie aber wirklich mal. Und der saß da drin, kein Flachs, mit Bomberjacke und Springerstiefel im Badezimmer. Okay. Und ich so, alles klar, willst du dringend hier zum Bund oder so? Und ich so, nein, pst, nee, gar nicht. Die Story habe ich aber auch schon x-mal gehört. Also. Ich habe ihn bis heute nicht wieder getroffen. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Nee, er war beim Bund. Ich weiß. Wurde eingezogen für immer. Ich weiß nicht, ob es funktioniert hat. Bin ich gleich ein Nazi, nur weil ich Adolf Hitler für einen hervorragenden Menschen halte? Du, aber also diese Stories mit, ich tue so, als wäre ich ein Nazi oder trinke 8 Tassen Kaffee vorher, habe ich so oft gehört. Ich kann mir nicht vorstellen, also ich kann mir vorstellen, dass die halt irgendwann sagen, wenn die Leute so keinen Bock drauf haben, dann ziehen wir die nicht ein. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Ärzte das nicht einfach irgendwann selber wissen. Ja, wahrscheinlich. Aber es ist halt eine von diesen Geschichten, die hört man oft und denkt so, ah ja, okay, macht das wirklich jemand? Aber ich habe leibhaftig im Wartezimmer bei der Musterung habe ich einen getroffen, der es auf den Nummer versucht hat. Ja, ja, also. Du, versucht glaube ich ja auch sofort, dass es ganz viele machen. Aber dass ihm einfach zu peinlich war, gegenüber dir einzugestehen, dass er halt ein Nazi ist. Kann auch sein. Ja. Der ist auch ohne Fernsehen groß geworden, vielleicht hat es damit was zu tun. Mich haben sie einfach nie eingezogen. Vergessen. Ja, nee, also die haben meinem Vater hinterher telefoniert, ich solle mich freiwillig melden und die brauchen Leute wie mich und bla bla bla. Weil, nee, ich hätte angeblich bei diesen Tests überall so gut abgeschnitten. Und mein Vater hat gesagt, ja, der hat eine Ausbildung, der hat einen Job. Ist doch eigentlich Quatsch, oder? Außerdem, der ist über 18, warum rufen sie mich an? Dann haben sie keinen Bock mehr gehabt. Ja, bei mir haben sie sich nie gemeldet. Also, und hast du deine Antwort, wie einfach das ist, da aus der Nummer rauszukommen? Nee, du, ich war einfach so mit die letzten Jahre von, wir ziehen überhaupt noch Leute an. Ich glaube, die haben halt wirklich nur die Leute angezogen, die gerade nicht irgendwo in einem Job schon waren oder irgendwie die halt richtig Bock drauf hatten. Also ich musste mit dem Motorrad gegen einen Traktor fahren und dann zu viel Musterungen, bis sie es endlich eingesehen haben. Du, und ehrlich gesagt, wenn es drauf angekommen wäre, ich glaube, ich hätte, also bin mir ziemlich sicher, hätte verweigert, aber ja. Naja, Liebe seines Lebens war mein Stichwort. Ja, und dann habe ich auch gesagt, oh. Rote Locken, ein schimmerndes smaragdgrünes Cocktailkleid, strahlende braune Augen. Für Victor ist bei dem bezaubernden Antlitz von Roberta Noret sofort klar, das ist Liebe auf den ersten Blick. Oh. Vielleicht heißt er auch Roberta Noret. Roberta. Roberta. Roberta finde ich einen sehr schönen, sehr weiblichen Namen. Ja, das ist tatsächlich ein bisschen schwierig. Er spricht sie an und auf beiden Seiten fliegen aber sofort die Funken. Aber würde dir eine Roberta einfallen sofort? Wie bitte? Welche Roberta fällt dir ein? Welche Roberta fällt mir ein? Roberta Blanca? Also ich wüsste jetzt sofort Roberta Williams, die Autorin von King's Quake. King's Quake, ja, King's Quest. King's Quake. Tatsächlich kenne ich erstaunlich wenig Roberta. Hat sich nicht durchgesetzt auf einem globalen Level, würde ich sagen. Ich wollte gerade sagen, guck mal in spanischsprachiger Länder, ich glaube, da gibt es mehr Roberta. Roberto und Roberta. Also, man kann sich gut vorstellen, dass er auch relativ schnell bei dieser Dame landet, denn wenn er was kann, dann ist es Leute voll schwallen, ja, und irgendwie charmant sein und nett und so aussehen. Und das hilft. Und so aussehen, als wäre er jemand. So, das kann er. Krass. Und also sie verguckt sich auch in ihn. Irgendwie geht von ihm auch so eine leicht aufregende Spannung aus, so ein Hauch von Gefahr. Ja, ja, das ist also bei mir. Highway to the Zone. Darf ich nochmal ein Foto von dem machen, wie du sagst? Ja, das ist wie bei mir. Ja. Hier die Plauze ragt heraus. Also der höchste. Du liegst auch langsam halb auf mir drauf, irgendwie auf diesem Sofa. Ich sitze so ganz rechts am Rand und Dominik fleht. Nein, alles gut, du kannst ja ruhig liegen bleiben. Das ist alles fein, ich habe da null Probleme damit. In Dominiks Sitzhaltung ist der höchste Punkt gerade sein Bauchnabel. Der macht die Brücke. Der ist gut, den kann ich noch nicht. Das ist echt spitze. Das ist schön. Nee, du, alles fein, flitzig. Also ich sag's, ich bin verliebt in diese Couch. Ich glaube, objektophil. Ich glaube, du musst es nochmal betonen. Ich glaube, das haben noch nicht alle ganz, vielleicht. Ich suche eine Außencouch derzeit. Glaubt ihr, dass man so eine Couch außen stehen lassen kann? Nein. Ja, dann geht's halt kaputt. Also, ich wollte gerade sagen, Verwandtschaft von mir hat auch eine Außencouch. Das war halt immer die Couch, die schmeißen wir jetzt auf den Spemmel und dann hat die halt einen Sommer lang noch auf der Terrasse gestanden. Diese Antwort, ja, ist halt so geil so und dann so, ja, und dann nach einem Jahr ist sie kaputt, aber die ist halt dann kaputt. So, das ist wie bei Alf, wo sie dem Alf irgendwie die Anleitung für den Videorekorder geben, die auf Japanisch ist und er sagt, er kann es lesen. Und dann liest das halt und sagt halt, halt irgendwie auf Japanisch und dann so, was heißt das jetzt? Ja, keine Ahnung, ich kann es nur lesen. Großartig. Aber ja, ich versuche mal Haltung anzunehmen, okay? Haltung? Nee. Hab's bequem, alles gut. Ich fand's nur eher einfach lustig sozusagen, dass du da irgendwie das in diesem flätzenden Zustand. Der Gag an Roberta ist, dass sie an dem Abend eigentlich mit einem Date da ist. Oh. Date da? Einem lokalen Reporter. Das hat sich dann erledigt. Aber sie geht mit Victor dann im Abend nach Hause. Interessante Sache auch zu der noch, die kommt aus eher armen Verhältnissen und die wird von ihren Halbschwestern aufgezogen und da auch schon früh aus der, ich glaube, sie ist ein Waisenkind. Und da musste sie immer die Erbsen aus... Nein, die musste tatsächlich aber schon sehr früh arbeiten, also die wurde von ihren Halbschwestern dann auch aus der Schule genommen und arbeiten geschickt. Und sie trifft dann irgendwann in ihrem Leben so einen um die Welt reisenden... In den Säureminen von Kent. So einen Privatier, ja, der sie halt ein bisschen mitnimmt. Und da lernt sie dann so das wirklich die Welt in diesem gehobenen Lebensstil kennen und leckt da auch so ein bisschen Blut. Und hat dann ganz hohe Ansprüche, obwohl es eigentlich gar nicht zu ihrer Herkunft passt. So, ne? Also sie ist nicht reich, eher im Gegenteil, aber sie verhält sich so und sie wäre ganz so. Und sie sucht dann eben auch, wie jetzt unser Victor, so ein bisschen den Anschluss an diese feine Gesellschaft. Mhm. Aber sie hat immer so ein latentes Imposter-Syndrom. Also sie hat immer so das Gefühl, wenn sie unter solchen Leuten ist, dass sie da nicht reinpasst und nicht dazu gehört. Will aber da dazugehören. Will er da aber gerne reingehören, ja? Also der Rieber und Willerbach. Sie ist da echt auch sehr ähnlich wie Victor, muss ich sagen. Mhm. Schon nach wenigen Wochen heiraten die beiden. Am 3. November 1919. Okay. Weil ich meine, er hat ja bisher eher so unstetes Leben geführt und so eine Heirat ist jetzt zunächst ja, ein für mindestens 24 Stunden ziemlich ist. Für die Hochzeitsreise geht es zurück nach Europa, wo sie dann unter anderem sogar den Schwiegervater lustig in Zürich besuchen. Okay. Du, Papa, ich habe da so ein bisschen was zu erzählen. Ich habe dir was aus dem Urlaub mitgebracht. Hier ist ein Autogramm von Barbara Streisand. Finde ich. Ein Abdruck ihrer Nase. Übrigens, ich war 8-mal im Knast. Ja, und anders als bei seinen Kartentricks lässt er sich dann bei ihr so nach und nach auch in die Karten schauen. Ne? Also er zwar zögerlich, aber so peu à peu verrät er dann die Einzelheiten seines Berufs. Und wenn du die plus 4 spielst, dann musst du andere 4 Karten nehmen. Und statt dass sie ihn daraufhin irgendwie in den Wind schießt, wird sie eher noch zur Nebendarstellerin in seinen Betrügereien. Okay. Also noch auf der Hochzeitsreise soll sie als Gräfin an seiner Seite posieren. Und was sie macht, und das und wieder sind sie sich sehr ähnlich, sie besorgt sich in Paris erstmal einen Haufen Bücher über Gesellschaft, über feine Sitten, über Tischmanieren. Man liest sich ein. Und liest sich dann erstmal ein in ihre neue Rolle. Habt ihr Better Call Saul gesehen? Nein. Du hast ja mit Breaking Bad, oder bist ja schon warm geworden. Ich habe die erste Folge. Ich habe das tatsächlich ein Prequel von Ich habe es angefangen Bad. Und nicht durchgehalten. Das und der die Quintessenz ist die Vorgeschichte von dem Anwalt, der in Breaking Bad ja dann vorkommt und wie er zu dem Anwalt wurde, der dann ist. Aber der hat quasi der hat auch ein Fable für zwielichtige Geschäfte, die immer auch nennen. Ja, aber er macht halt kleine Betrügereien, die halt niemanden wehtun, ja, ja. Bis es dann immer mehr wird, bis es halt irgendwann mal jemanden wehtut. So. Kleine Morde schön unter Freunden. Ja, genau. So Lawinen-mäßig. Und seine Freundin ist auch, also sind beide Anwälte, auch sie ist noch angesehen als er, aber ist eigentlich auch schon angesehen so. Aber er ist so richtig angesehen, er ist doch eher so ein bisschen so ein... Ja, aber er ist auch, also am Anfang der Sendung... Ein Trickser, oder? Also tatsächlich am Anfang der Sendung nicht. Okay. Also das ist ja ein bisschen so dieses Prequel, wie er dann zu diesem Trickser-Anwalt dann wird, ja. So. Und was ihn quasi, welche Lebensentscheidungen dann dorthin führen. Aber die beiden machen sich dann auch immer einen Spaß. Also so ein typischer Fall von, wenn sie mal abends unterwegs sind, dann machen sie sich gemeinsam Spaß draus, dass sie auch so Betrügereien machen. Das ist ganz, ganz schön zu beobachten, weil die auch beide sehr clever sind. Ah. Und sie ist halt super schlau und er ist halt auch schlau, aber hat halt diese Spitzfindigkeit und diese Frechheit, die man braucht für so Trickbetrug. Mhm, und dann überlegen sie halt immer, wie sie quasi an dem Abend wieder irgendwelche Schnösel halt irgendwie ausnehmen können. Schnösel auch. Und da geht es ja wahrscheinlich eher um ein paar Drinks abzustauben. Ja, ja, naja, ja, also ja, ja, ja. Da kommt jetzt niemand um sein Erspartes. Aber was sagt Papa denn? Ja, nichts weiter. Hier von Roberta begeistert? Papa wird schon richten. Nee, das ist ja nur eine Randnotiz hier. Der Vater hat mir nicht so viel Papa zu sagen. Nee, so, also seit er hier verdroschen hat mit der Violine, habe ich nicht mehr so viel gehört von der dem Der kann Mann. Sich nicht so richtig durchsetzen. Okay. Und Mutti hat gar nichts zu sagen. Von Mutti habe ich tatsächlich überhaupt gar nichts gelesen. Und ich weiß gar nicht, ob die noch im Spiel ist. Und Brüderchen? Vom Brüderchen ist auch nichts mehr. Unterdessen schon der neue Bürgermeister. Also ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, aber er führt schon ein sehr... freies und eigenverantwortliches Leben. Ja. Nicht so wie. Ich glaube, er fährt hier. Nicht regelmäßig, ja. regelmäßig zu Familienfeiern. Okay. Er ist jetzt ja auch ein Familienoberhaupt quasi selbst, ne? Ein verheirateter Mann. Er ist schwer verliebt und glücklich und die Beziehung wird aber immer wieder von Eifersuchtsanfällen durch seine Frau auf die Probe gestellt. Okay. Also, die haben eine eher turbulente Beziehung, viele Aufs und Ab. Aufs und Abs und irgendwie so langsam über die Zeit entwickelt sich es auch so ein bisschen in eine toxische Richtung. Oh. Und einmal, ich habe von einem Tobsuchtsanfall gelesen, in dem Roberta versucht, den Victor zu überfahren, während dann auch ihr gemeinsames Kind im Auto sitzt. Wow! Okay, und was hat er gemacht? Weiß man nicht so genau. Nee, das ist nur so. Das den Müll nicht rausgebracht. Irgendwie mal so, Eifersucht. Also da ging es um Eifersucht. Okay. Eieieiei. Ja, du, ey, ganz im Ernst, so Menschen, die einfach so passionate sind, so, die haben halt was vom Leben, weißt du? Ja. Das ist einfach, da sind noch Spitzen da. Die haben was vom Leben. Ja, so, zum Beispiel Reifenabdrücke auf dem Schienbein und. Das ist echt großartig. Es hilft jetzt natürlich auch nicht, dass Victor schon allein berufsbedingt öffentlich auch immer wieder mit anderen Frauen gesehen wird. Und es gibt dann auch Gerüchte über ihn und ultimativ führt eine Liebelei mit einer... Was hat er denn für einen offiziellen Job? Ja, du kennst doch seinen offiziellen Job. Ja, er hat offiziell ist er Graf. Okay. Wow. Er ist Privatier. Ich möchte auch Graf sein. Ich bin jetzt auch Privatier. Ja, hallo, du bist immerhin Lord. Du bist am nächsten am Grafen als. Kaum bin ich fünf Wochen nicht da. Schon habe ich meine adlige Herkunft. Ja, du musst vielleicht einfach noch ein bisschen. Also, ich weiß nicht, ist Lord über einem Graf oder ist ein Graf über einem Lord? Also, nichts ist über mir. Und da wäre halt einfach die Frage überhaupt, ob du überhaupt so gerne zählst. Das ist also, da Baron teurer gewesen wäre, denke ich mal, dass Baron noch drüber ist. So 50 Cent. Du, Philipp, darf ich wieder expandieren? Ja, ja, alles gut. Stört dich das nicht? Nö. So, wenn ich dein Knie berühre, dann darfst du es sagen, okay. Hast du jetzt die restliche Körperspannung auch noch? Ich will, also, der 80er-Jahre-Film Der Blob? Von mir aus legst du dich auch mit dem Kopf bei mir auf den Schoß. Das ist alles fein. Das große Finale von Der Blob ist jetzt quasi mein Ziel. Ey, wenn's dir gut geht dabei, das Einzige, was mir Sorgen macht, ist, ob die Mikrofone einigermaßen weit auseinander sind, dass die Aufnahme nachher gut ist. Alles andere bin ich fein mit. Aber wenn du deinen Kopf auf seinen Schoß legst, dann werde ich wieder ein Foto machen. Ich sag's dir gleich vorher. Und womit? Mit Recht. Mit Recht. Das ist völlig in Ordnung. Also, ultimativ führt eine Liebelei mit einer Mäh Billy Scheible dann zum Ende der Ehe irgendwann. Was für ein Name? Billy ist der Spitzname quasi. Ja. Der Mäh. Wie das Schaf. M-A-E wahrscheinlich, ne? Ach, genau. May. Okay. Mäh. Und wie ist der Nachname? Scheibilly? Vorname aller Zeiten? Mäh. Ich bin heute auch echt ein bisschen irgendwie neben der Spur, glaube ich. Ja. Aber wie war der Nachname bitte nochmal? Scheible. Scheible, okay. Scheible. Die jüdische Variante von Schäuble. Es heißt Scheible, meiner Meinung nach. Herr Scheible. Es ist wie eine kleine Herr Scheible. Herr Scheible, kommst du dann mit dem Rollstuhl hoch? Also es gibt ja auch da deutsche Auswanderer, wie ja, ihr natürlich, vielleicht schon natürlich mal gehört habt. Ja. Achso, ich sollte vielleicht auch dann, wenn ich schon so eine Taste habe, drücken. Alter, du hast hier gerade hier das fette iPod Pro in der Hand, auf dem Knie. Das fette iPod Pro? iPod Pro und trinkst gleichzeitig Bier und hast die Remote. Ich sorge mich um die Sicherheit dieses technischen Gerätes. Ich habe es ja gerade schon runtergeworfen, mein iPad. iPad. Der Gerät. So weit sind wir noch gar nicht. Also ich fand meinen jüdischen Schäuble wirklich sehr witzig. Ich höre das hier unheimlich gerne. Also, den jüdischen Schäuble? Nein. Jiddisch. Also, Jiddisch. Finde ich, klingt total schön. Lustig wird mit seinen Betrügereien jetzt auch dann immer mutiger. Und um jetzt mal auch hier so ein bisschen Wissen zu vermitteln, wisst ihr, woher der Begriff Conman, was ja eigentlich, wo der herkommt? Was ist Con? Also Con ist ja in vielen Sprachen so mit. Also das ist ja ein Mitmann, würde ich sagen. Ja, Mitmann. Falsch, Philipp. Du Arsch. Das ist falsch, du Idiot. Ich passe. Con ist kurz für Confidence. Ah. Ah, okay. Der ist so ein Wingman, der quasi die... Nee, ich hätte jetzt eher gesagt, der geht mit so viel Vertrauen rein und buttert dir oder erklärt dir so lange, dass es voll die geile Idee ist. Confidence irgendwann ist sagt, Selbstvertrauen. Ah, okay. Dass also, du sozusagen den anderen einfach überschüttest mit Selbstvertrauen. Also, ja, du bist so von so dir von und deiner dir Geschichte. Und, genau. Und bringst es so plausibel. Dass du so überzeugst und überzeugend bist, dass du... Und es gibt einen fantastischen Dilbert-Comic, in dem der kleine Hund feststellt, dass er gerne Leute konnt, betrügt, ja, konnt. Und dass er sie auch gerne beleidigt, also insultet. Und wenn man das zusammenzieht, dann hat man Consulting. Ja, ja, ja. Super. Das ist übrigens Dogbird. Ja, stimmt. Ja. Aber ich bin tatsächlich gar nicht so Dilbert-fest, aber es stimmt. Nee, bin ich auch nicht. Jetzt, also so sagst, die letzten 10 Jahre bin ich raus davor. Ja, ich habe auch ein, zwei... Hey, läuft das noch? Nee, ich habe gedacht, was... Also den Cartoon fand ich echt meh. Entschuldigung, die... animierte Serie fand ich echt meh. Das wusste ich gar nicht, dass die gibt, aber... Es gab erst so ein paar kurz Flash-Filme, ja, und da war Flash noch der heiße Scheiß, das war so Newgrounds-Zeiten, und dann lief wirklich eine TV-produzierte Serie, aber das... Das wusste ich gar nicht, ich kenne nur Bücher halt. Mal ehrlich, da hat man nicht so viel verpasst. Also, war okay, aber mehr auch nicht. Das lebt, finde ich, viel mehr von diesem, oh, wie gut dieser 3-Panel-Cartoon doch in unser Büro passt, und davon kommt mal einer alle 2 Monate raus und alle anderen dazwischen kann man mal lesen, aber dann, das sind halt so die Highlights, finde ich, deswegen liest man Dilbert. Ja, muss ich mal schauen, ob das wirklich heute noch neu erscheint. Ich glaube schon, oder? Nach reiflicher Planung spaziert Victor im Jahr 1922 in die American Savings Bank in Missouri und erzählt denen eine rührselige Geschichte von dem österreichischen Grafen Lustig, der in Amerika als Farmer neu anfangen will. Und er hat vor, der Bank ein Farmgrundstück abzukaufen, das die irgendwie wahrscheinlich gepfändet haben und eigentlich loswerden wollen. Also die haben das irgendwo mal als Sicherheit einkassiert. Und er würde das gerne kaufen und er bietet an, die Bank in Kriegsanleihen zu bezahlen, also in quasi Wertpapieren. Und die Bank ist heilfroh, dass sie das Grundstück loswerden und einigen sich jetzt mit ihm sogar noch drauf, dass sie $10,000 als Starthilfekredit noch obendrauf legen. Und er zeigt tatsächlich echte Anleihen vor. Also er hat Anleihen am Start, auch im entsprechenden Wert. Ich habe keine Ahnung, wo er die her hat. Aber er schafft es irgendwie, die Umschläge zu tauschen, bevor er aus der Bank geht. Oh Mann, okay. Das ist aber echt Full-Fledged-Betrug einfach. Wow. Ja. Aber halt auch super abgebrüht. Aber so. Dann auch, also wie du schon vorhin sagst, so mit Verfolgbarkeit ist da nix. Ja. Zu der damaligen Zeit. Schwierig. Weil, ich meine, das ist doch jetzt kompletter Bullshit, weil die wissen ja im wahrsten Sinne des Wortes, wo er wohnt. Wo er wohnt? Naja, wenn er jetzt dieses Grundstück her hat. Er hat da nicht, es geht ja nicht um das Grundstück, es geht um das Geld. Ich will ja bloß den Kredit ab. Er wollte nur wegen den 10.000. Ja. Ja, das andere ist jetzt die Nummer. Okay, ja, dann mit dem Grundstück. Ja, ja. Das wäre Alter. Das, ja, ich habe auch gerade überlegt, aber dann hat er das Grundstück. Aber du hast recht, der will ja immer nur die 10.000. Und dann sagen die, naja, zumindest haben wir das Grundstück noch. Boah, das ist ja hart, echt. Das ist aber eine sehr schlaue Nummer, ja. Ganz kurz, ist Pinkerton zu dem Zeitpunkt schon gegründet? Weil die sind ja genau, dass die dann irgendwann so Betrügereien und sowas. Das ist interessant, dass du sagst, sie hetzen ihm jetzt nämlich Privatdetektive hinterher, aber ich weiß nicht, ob es wirklich Pinkerton ist. Ja. Aber, also die finden ihn auch. Ich glaube, er ist gut in der Vorausplanung, aber jetzt vielleicht fast ein bisschen zu confident bei manchen Dingen und Spuren verwischen war jetzt, da ist er glaube ich nicht so groß. Und er wird jetzt aufgefunden von einem Privatdetektiv und er kann den aber so lange bequatschen, ja, und ihm klar machen, dass die Bank eigentlich verliert, wenn sie jetzt Anzeige gegen ihn erstatten. Ja, weil dann werden die anderen Anleger verunsichert, dass die Bank sich so über den Tisch ziehen lässt und heben alle ihr Geld ab und es wäre eigentlich ja voll scheiße für die Bank. Ey, das ist mal echt ein... Und ob ihr es glaubt oder nicht... Aber das funktioniert. Er zieht damit seinen Kopf aus der Schlinge und er kann den Detektiven noch $1,000 aus der Tasche ziehen. Als Consulting. Entweder als Entschädigung für die verlorene Zeit, so wurde es von ihm quasi formuliert, aber ich glaube, es ist einfach Schweigegeld. Ey, aber Alter. Von $1,000 zu dem Zeitpunkt ist es halt auch einfach ein Scheiß viel Geld. Also das ist schon geil. Aber das ist auch ein bisschen so wie bei Better Call Saul, weil er halt gerade am Anfang halt super viel Erfolg hat mit seinen Betrügereien. So. Genau. Und das ist halt so, keine Ahnung, das ist halt... Bei am Anfang hatte er ja weniger Erfolg, ne? So, er ist nein, ja aber immer mal wieder in den Knast. Die meinen es halt auch echt gut, dass du halt irgendwie nachvollziehen kannst, warum er dann halt irgendwie ein Tabu nach dem anderen irgendwie bricht, ja. Weißt du? Naja, und so. Hier, Victor ist auch einfach super, super kreativ, ja? Und er denkt sich jetzt auch immer ausgefallenere Sachen auf. Das erinnert mich ein bisschen an den einen... Ja, der ist so ein... Also der ist kein Conman, sondern der ist so ein Typ, der nutzt so ganz viel, wie nennt man das nochmal, so Social Engineering. Social Engineering. Und macht damit aber auch nichts kaputt und bereichert sich nicht dran. Und eine Sache, die er mal gemacht hat, ist, dass er mal in den Stadion reingegangen ist, weil er sich das mal angucken wollte von innen. Halt nachts. Und dann hat ihn halt Security Guard gefunden, mitgenommen und so. Und dann hat er halt ihn bequatscht, so, ja, ich kenne übrigens ihre Chefin und so und die da arbeitet und so und dann. Und hat er ihr halt erklärt, ja, klar könnte er jetzt seine Chefin anrufen, aber dann klingelt er die jetzt nachts raus, ob das eine gute Idee ist. Ob er das möchte nur so, weil, ne, also er geht jetzt auch und so und alles kein Stress und so und er vergisst es auch. Und der Typ hat aber voll gut, hat darauf verstanden, nee, er ruft die jetzt an, er klingelt die raus. Hat die rausgeklingelt und hat dann gemeint, ja, da ist jemand, der behauptet, er kennt sie, ich kenne ihn aber nicht, das kann nicht sein, der ist so und so. Warten Sie, der will Sie sprechen. Gibt dem Typ, der da ist, den Telefonhörer in der Hand. Der Typ hält einfach das Gerät ganz fest gegen sein Ohr und meint, ach, hi, so und so. Ja, ja. Nee, du, der hat das alles korrekt gemacht. Ja, finde ich total gut. Nee, sorry, dass der dich jetzt rausklingeln musste. Und die hat halt dann auf der anderen Seite immer nur gesagt so, what the fuck, wer ist denn da dran? Hallo, hallo, geben Sie mir den anderen zurück. Und er so, ja. Ja, nee. Wollen Sie nochmal sprechen? Wollen Sie nochmal? Und der Security-Typ so, nee, passt schon. Ja, alles klar, na dann, ciao, legt auf, drückt sie mir in der Hand und geht. Und halt bis die dann den Security-Typ zurückgerufen hat und so weiter, war das alles schon zu spät. Ich habe es vielleicht nicht alles 100%ig wiedergegeben. Ja, aber die. Aber das ist genauso eine Nummer, wenn du nur mit Dreistigkeit genug und ein bisschen Skill bei sowas auftrittst, kannst du so fies Leute reinreiten und mit so viel durchkommen. Ist unglaublich. Ich liebe ja Darknet Diaries und am allerliebsten höre ich die Geschichten übers Pentesting. Also Pentesting, wenn die quasi Sicherheitsvorkehrungen von Unternehmen testen. Und da geht es immer darum. Aber nicht die Online-Sachen, sondern so die vor Ort. Naja, viel geiler, es ist meistens so beides halt, ne? Dass die dann versuchen, in ein Gebäude reinzukommen und irgendwo einen USB-Stick reinzustecken oder irgendwo eine Datei auszudrucken, um zu beweisen, dass sie drin waren. Und ich liebe diese Geschichten. Ja. Ich finde das so, das könnte ich den ganzen Tag hören. Und es ist aber auch so absurd, in wie viele Unternehmen du über solche Social-Geschichten reinkommst und eben nicht den krassen Hackerangriffen machen musst. Ja, ja. Und das ist eben das, da haben die dann ein super ausgefeiltes Sicherheitssystem und IT und alles hochgezüchtet und irgendwas. Und am Ende hält halt einfach einer dem anderen die Tür auf. Na ja, klar. So, ja. Das ist, wir haben bei unsere IT ist total hinterher, dass sie jetzt irgendwie so Tutorials gegen Phishing und dergleichen und gegen hier Social Engineering. Wichtig. Und was das Unternehmen uns ausspielt, sind so richtig Hollywood-mäßig produzierte amerikanische Filmchen. Kennt ihr die? Das ist irgendwie, das ist irgendwie richtig krass. Ist das so eine Zeichentrickserie? Nein, das ist mit Schauspielern. Okay, weil wir haben genau das Gleiche, nur mit einer Zeichentrickserie. Nee, es ist wirklich sehr gut. Also das hat von dem ganzen Aufwand und von schauspielerischer Qualität her und so, könnte es locker eine Netflix-Produktion sein. Soll ich dir was sagen? Ich habe mal in so einem Ding mitgespielt. Nein, echt? Aber in dem Sicherheitsvideo von einem Unternehmen. Okay, cool. Und da war das Niveau auch hoch? Also es war keine Hollywood-Produktion, aber es war schon ein ordentliches Kamerateam dabei, sagen wir es mal so. Ich habe das Ergebnis aber nie gesehen, von daher. Okay. Ich habe meinem Video für Siemens einen Inder ersetzt. Das ist auch echt schwierig. Warum? Das Schlimme ist, ich wurde dann entdeckt. Von Christiane damals sogar. Ja, ja. Warum? Weil die haben für eine Videoproduktion, da ging es um irgendein neues bildgebendes Gerät und da haben sie einen Inter gecastet und gebucht, der da halt irgendwie die Rolle von dem Reporter irgendwie, glaube ich, spielen sollte. Und der hat aber so schlecht Englisch gesprochen, dass der nur so in einem Singsang geredet hat, du hast überhaupt nichts verstanden. Weil so in einer Tonlage hat er geredet und hat gesagt, nee, sorry, das können wir nicht machen. Gibt's irgendjemand anders hier? Das ist auch so verletzend für den, wenn er schon vor Ort ist und so. Gibt's irgendjemand anders hier, der irgendwie vor die Kamera stellt und so, ja, komm, du kriegst den Nachmittag frei und 300 Euro. Und so, ja, okay. Aber Sekunde, du warst aber nicht, also die Rolle war nicht kein Inder, sondern... Ich habe keinen Inder gespielt. Ja, aber ich habe nämlich gerade schon gedacht so, das klingt sehr cringy. Kein Abu 2.0. Ich sage ja, ich habe ihn ersetzt. Ja. Ich habe ihn nicht gespielt, ich habe ihn ersetzt. Okay. Und mein Englisch ist, weiß Gott, nicht besonders, also rein klanglich. Ja, aber du bist jemand, der mit Ausdruck reden kann, was auch schon, sind wir mal ehrlich, einfach nicht jede Person kann. Das ist auch nicht schlimm oder aber so. Aber wenn du in einer Schauspielerkartei gelistet bist, wirklich, ach so. Der Inder, ich nicht. ja gut, aber auf der anderen Seite, wie viele Rollen brauchst du oft, wenn du keine Sprechrolle hast? Wo es halt nicht drauf ankommt, dass du musst ordentlich nur reden schön kannst. Sein, Jürgen, nur schön. Okay, das kann ich. Maskulin. Naja, kurze Zeit später gerät ein weiterer Banker in Lustigs Visier. Und zwar bezahlt Victor einen Taschendieb, um die Brieftasche von diesem Banker zu klauen, Linus Merton. Also das heißt, er sourced jetzt schon aus. Es macht er schon nicht mehr selber, was ich schon auch spektakulär finde. Und also das ist ein Bankangestellter in Montreal. Und am nächsten Tag bringt er dann die Brieftasche zu diesem Banker zurück und es fehlt nicht ein Cent. Also schafft Vertrauen. Ganz genau, darum geht's. Er hat quasi jetzt einen neuen Vertrauten gewonnen. Und dann quatschen die halt so. Ich liebe diese Hooks allein schon, dass du jetzt weißt, oh. Genau, es ist so langfristig gedacht und nicht so auf den schnellen Kick, sondern immer so irgendwie noch einen Schritt weiter. Das finde ich so, finde ich echt schön. Und also die kommen sich dann, lernen sich kennen ein wenig und erzählt ihm dann, dass er einen Cousin hat, der die Telegrafenleitung von einer Rennbahn in ein Wettbüro angezapft hat. Und damit soll er in der Lage sein, dass er Rennausgänge so frühzeitig erfährt, dass er noch Wetten platzieren kann in dem Wettbüro. Okay, andere Zeiten. Das ist die Geschichte, die ihm erzählt. Und ich meine, klingt absurd, ja? Aber sie probieren es natürlich aus. Ja, also sie buchen jetzt hier da qua mit kleinen Beträgen, natürlich, um das mal zu testen, so ein paar Wetten. Und tatsächlich funktioniert es. Also er kann es gar nicht glauben. Ja, funktioniert. Was er jetzt aber dann erzählt ist, dass er irgendwie der Cousin, dass der Familie hat in Europa und da ist jemand krank geworden und der muss jetzt ganz schnell zurück. Sie haben jetzt gerade noch Zeit, um einmal noch eine Wette über diese Leitung zu platzieren. Also es ist jetzt quasi die letzte Gelegenheit, jetzt oder nie. Und jetzt leiert er dem 30.000 Dollar aus der Tasche. Und sagt, tschüss, danke für die 30.000 Dollar. Ganz genau. Mach's gut. Es gab den Telegrafen nie, oder? Natürlich nicht. Ja, natürlich nicht. Sehr geil. Natürlich sehr geil. Nicht. Nee, aber hätte ja sein können, dass er wirklich ihm das so alles so ein bisschen vorführt. Guck mal, Hammer hier. Ey, wir haben gewonnen. Und natürlich, ich meine, dass die Wetten nicht echt angenommen sind, ist ja nochmal egal oder so. Aber 30.000, nee. Ey, das ist halt auch echt richtig viel. Das ist krass. Ich weiß nicht, ob er sich im Mai 1925 schon oder noch in Trennung befindet. Weiß ich nicht, aber die haben sich jetzt auf jeden Fall dann so langsam auseinandergelebt. Wir sollten uns nicht gegenseitig umbringen. Obwohl sie sich nochmal sogar in demselben Jahr zusammenraufen und ihr Ehegelübde sogar erneuern. Hm. Aber auch das hält nur für kurze Zeit. Hm. Victor liest jetzt in einer Zeitung einen interessanten Artikel darüber, wie die horrenden Unterhaltskosten die Eigentümer des Eiffelturms darüber nachdenken lassen, ob sie das ganze Ding nicht abreißen. Mhm. Oh, jetzt glaube ich, habe ich seinen Namen schon mal gehört. Das kennt man, ja. Und ich frisch mal kurz das Basiswissen Eiffelturm auf. Das Ding wurde 1887 vom Ingenieur Gustave Eiffel für die Weltausstellung in Paris 2 Jahre später aufgebaut. Und was hat es getan dort? Rostet. Auf der Weltausstellung? Ja, ja. Was hat's getan? Da ist da nicht ein Luftschiff irgendwie? Nee, das war nicht der Eiffelturm. Ich glaube einfach, der Punkt war sozusagen, guckt mal, wie hoch wir mit Metall bauen können, oder? Ja, oder halt so die Metallbautechnik. Also die Idee war, das Ding einfach 1909 wieder abzureißen. Das dann nur für diese Weltausstellung wird hingestellt. Und das fanden alle Pariser unglaublich hässlich, haben dagegen protestiert, wie scheiße das aussieht. Genau, eine Beleidigung für die Ohrenäute. Also war wirklich, so die einhellige Meinung war, das scheiß Ding soll weg. Gerade so die feingeistigen. Ja, das soll schon nicht her. Gerade so die feingeistigen Künstler, ja, haben sich da sehr beleidigt gefühlt. Und der Turm blieb, nicht zuletzt, weil er im Ersten Weltkrieg dann super als Funkturm und Abhörstation war. Und aber er hat dann irgendwann natürlich mördermäßig angefangen zu rosten, er wurde nicht richtig gepflegt. Und sie haben dann irgendwie in der Zeit halt diskutiert, was sie jetzt damit machen und ob das jetzt wirklich, bevor er zusammenfällt, ob sie ihn nicht abbauen. Victor Lustig reist nun im Mai 1925 zusammen mit einem Co-Con-Man mit dem schönen Spitznamen Dapper Dan. Dapper Dan Collins. Der hat auch immer das gute Haargel. Genau. Oder nein, Wachs war es, oder? Haarwachs, ja. Haarwachs. Von Oh Brother, Where Art Thou, oder? Genau. Ich bin ein Dapper Dan, Mann. Sehr schöner Film übrigens, sehr schön. Schon lange nicht mehr gesehen. Hat mich damals kalt erwischt. Ich wusste überhaupt nicht, was mich erwartet. Von den Coen-Brüdern. Und ich fand den fantastisch. Der hat echt Spaß gemacht. Ich verstehe nicht ganz, warum der so ein Riesenerfolg wurde, aber ich mochte irgendwie so ein bisschen Es war eine schöne Mischung. Ich meine, das war George Clooney. Ja. Und echt coole Musik. Ich habe dieses Lied so gefeiert, dass die da diese Radio-Blechbüchsen-Mikrofon-Konstruktion da reinsingen. Ich habe das so gefeiert. Und die Geschichte war so schön und am Ende das Ende, dann wenn die Flut kommt, dann dieses The Ende. Man of Constant Sorrow. Genau. Die Musik, wenn wir da gucken. The Man of Constant Sorrow. So gut. Das ist super. Genau, also er hat jetzt quasi George Clooney dabei im Schlepptau und er hat in Frankreich einen Fälscher beauftragt, der ihm einen Ausweis mit dem Titel Deputy Directeur General du Ministère de Poste et Telegraph auszustellen. Ich übe schon mal mein Französisch. Ja, absolut fantastisch. Makellos. Und weiter schreibt Victor jetzt hochoffiziell einige Briefe an 5 oder 6 der größten Schrotthändler der Stadt. Und die lädt er ein in ein nobles Hotel, das Hotel mit einer ganz langen Geschichte, ja, wo alle, die Rang und Namen haben, schon abgestiegen sind. Hotel California? Also richtig, ich habe mir den Namen nicht aufgeschrieben, aber ein richtig nobles Ding, richtig gute Butze. Und kostet auch wieder gutes Geld, kostet wieder gutes Geld. Ich wollte sagen, 5 Sterne, Untertitel richtig gute Butze. Und die lädt er jetzt da ein, um ihn von einem Bietverfahren für ein geheimes Regierungsprojekt zu erzählen. Und es geht natürlich um den Verkauf des Eiffelturms. Er lässt die da jetzt von der Limousine abholen und vorfahren. Er gibt ihnen irgendwie feines Essen, Alkohol. Er fährt dann mit ihnen zum Eiffelturm. Ich mag immer, wie er investiert, um zu verdienen. Ganz das genau. So, du musst Geld in die Hand nehmen, um Geld zu verdienen. Er fährt mit ihnen zum Eiffelturm und kommt ihm sehr gelegen, dass da gerade ein paar Bauarbeiter da sind, die Messungen vornehmen, um den Bedarf an Rostschutzfarbe zu ermitteln. Ja, also die vermessen gerade hier irgendwie den Turm und das kommt ihm super, super gelegen. Also er geht auf die zu und erst erzählt er seinen Leuten halt, dass die hier gerade abschätzen, wie man den am besten demontiert, ne? 7000 Tonnen Stahl, das ist ja jetzt auch logistisch eine gewisse Herausforderung. Und vor den Bauarbeitern, da hält er dann seinen Ausweis in die Höhe und dann geht er mit seinen Leuten vorbei zu einer privaten Führung in den Eiffelturm. Also souverän. Danach geht er mit ihnen in die Suite, ins Hotel und da ist er natürlich wie immer nobel gekleidet, adrett gestylt, äußerst charmant. Und er erzählt, dass er von der Regierung eben beauftragt wurde, jetzt dieses Monstrum aus dem Herz der Stadt zu entfernen. Und er erwartet natürlich Verschwiegenheit, klar, ja. Das ist ein politisches Thema, die Öffentlichkeit, gefährlich, ja. Also, ich würde sagen, der kippt hier langsam auch. Aber sie sollen jetzt bitte mal um die Wette bitten und dann bieten und dann direkt im Bar aber auch zahlen gleich. Nee. Also sie sollen mal um die Wette bieten und er sammelt jetzt ein paar Tage lang dann die Gebote ein und tatsächlich zählt für ihn nicht die Zahl, die auf dem Papier steht, sondern es zählt natürlich, wer die Zahl auf das Papier geschrieben hat. Also es geht ihm schon darum, dass er jetzt auch den richtigen auswählt. Mhm. Und er entscheidet sich für den Herrn André Poisson. Das ist so ein Schrott-Newcomer quasi. Und der ist gerade dabei, sich so die ersten Sporen in der Branche zu verdienen. Aber hat auch nicht so die Erfahrung. Hat auch nicht so die Erfahrung, ist eigentlich ein perfektes Opfer. Ne? Also der ist auf der Suche nach was, womit er sich einen Namen machen kann. Mhm. Ja? Natürlich perfekt passend. Es war auch gar nicht das höchste Gebot. Also und darum ging es ihm gar nicht. Interessanterweise zögert der dann aber, weil ihm seine Frau so ein bisschen Bedenken ins Ohr pflanzt, ja, und sagt, ob das alles mit rechten Dingen zugeht und bla. Und er hat eigentlich schon kalte Füße. Und dann sagt lustig sowas wie, ach, so eine Schande und erzählt ihm dann, dass er das höchste Gebot abgegeben hat und dann jammert er ihm vor, dass er ja vom Staat so schlecht bezahlt wird und dass er hier die Leute bei Laune halten muss und eigentlich wäre das ja ein Job, der besondere Aufmerksamkeit verdient. Also er fragt relativ verblümt nach Schmiergeld. Und das ist der schafft auch wieder Vertrauen. Das ist der Punkt, an dem sich der andere dann denkt, ah ja, alles klar, okay, das passt ins Bild. Das ist ein Mann des Staates. Aber es passt auch wieder ins Konzept, was er irgendwie hat, dass er immer noch mal das extra noch dazu, zum eigentlichen Betrug dann noch mal 1.000 sich geben lässt. So. Deutlich mehr. Also der letztendliche Preis, der schwankt tatsächlich sehr stark von Quelle zu Quelle. Ich gehe davon aus, dass es umgerechnet auf heute mit Anzahlung und Schmiergeld mehr als 1 Million US-Dollar ist. Also umgerechnet auf heute. Und wie gesagt, ein großer Teil davon auch tatsächlich das Schmiergeld war. Ja, also ich meine, ist schon echt witzig und so, aber der zerstört schon Existenzen da. Ja. Also das muss man schon in aller Deutlichkeit aber sagen, dass das eigentlich nicht so witzig ist. Die Geschichte ist noch nicht vorbei. So, er hat jetzt die Kohle im Sack, haut ab nach Wien, zusammen mit seinem Partner. Ich weiß gar nicht, wofür er den dabei gehabt hat. Ja. Es ist die Anzahlung, ne? Also er ist ja auch nicht dumm. Reicht auch schon völlig aus. Genau, es geht nicht drum, dann die 40 Millionen oder was zu überweisen, sondern er nimmt die Anzahlung und haut ab, ja. Ja, aber weil du fragst, warum der Typen mit dabei sein muss. Ich glaube allein schon, dass da zwei repräsentativ ausguckende Typen rumrennen. Das geht ja nicht, dass da einer allein in der Regierung rumgeht. Nee. Vielleicht, aber er wurde auch nicht erwähnt, was der jetzt dann da in der Zeit gemacht hat oder ob der dabei war. Oder schön schauen. Und gerade so nach Schmiergeld fragen ist ja eher was Intimes vielleicht auch. Weiß ich nicht. Ich würde gerne etwas Intimes mit dir machen. Ja, aber umso wichtiger vielleicht, dass du jemanden hast, den du rausschicken kannst. Dass der vorher mal da war. Vielleicht auch. Guter Punkt. Also natürlich, es hilft natürlich. Geil, wenn du eine Frau einfach hast, ich würde gerne intim mit dir werden. Ich würde gerne geschmiert werden von dir. Das klingt sehr falsch. Mit Nutella. Also, er behält jetzt in den kommenden Tagen in Wien, also er verprasst erstmal einiges von dem Geld, behält aber auch die Schlagzeilen der Tageszeitung im Auge und irgendwie dauert's und er wundert sich und es ist überhaupt kein Wort in der Zeitung über diese Sache. Und auch nach einer Woche nicht. Und es passiert einfach nichts. Und er kommt jetzt zu dem Schluss, ja, okay, die Nummer ist ihm so peinlich, dass er sich nicht traut, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Lade ich andere vier ein. Es ist ja quasi das nächste logische Konsequenz. Das perfekte Verbrechen. Ich mag, wie du denkst. Ein halbes Jahr später kehrt er nach Paris zurück und sucht sich einen neuen Satz Schrotthändler. Nein! Komm! Was er jetzt nicht. Schrotthändler gibt denn in Paris? War exakt meine Frage. Offensichtlich einen ganzen Haufen. Okay. Ja, gut, aber guck doch mal. Also, jetzt bin ich mal ganz garstig. Aber A, ich glaube einfach, das war. Genau die Zeit dafür. Genau. Zweitens, guck mal allein, wie viele Schrotthändler es allein in Nürnberg gibt. Ja, aber du musst ja eine gewisse Größe haben. Ja. Aber ist egal. Offensichtlich gab es genug so. Ja. Er findet neue. Ich glaube, es sind vielleicht auch nur vier diesmal. Weißt du nicht, ob er sowas aber auch vorstellen kann, dass der Schrotthändler dann manchmal nur der Zwischenhändler für so Waren ist, wenn der Schrotthändler sagt, alles klar, ich kaufe von da eine alte Fabrik mit so und so viel Schrott ein und da gibt es ein Stahlwerk, die sagen, alles klar, wir arbeiten deinen, ich erfinde es jetzt bloß, ne, so deinen alten Stahl wieder auf oder jemand, der Interesse dran hat, dann schiffe ich das von A nach B, bezahle noch einen Logistiker und bin eigentlich nur so eine Art Zwischenhändler. das bei, den ganzen Prozess. Bei diesem Jedi Fallen Order, was ein bisschen wie Dark Souls ist mit Star Wars. Geile Überleitung. Da musst du am Anfang, arbeitest du quasi auf einem abgeschossenen Schlachtschiff, was halt quasi zerteilt wird. Ah, ja. Das fand ich super interessant, weil das halt so zeigt, wie diese Sternzerstörerklassen von den Rebellen oder was, die sind ja auch riesengroß. Mhm. Und das fand ich einen echt schönen Ansatz. Das sind so zeigt, Fragen, die Filme nie beantwortet werden, ne? Genau, ja, so halt das zu zeigen, wie das dann quasi was so... Was passiert jetzt, nachdem Leuten die Paris in Schutt und Asche gelegt haben, so? Ja. Mhm. Aber auf jeden Fall hat er tatsächlich jetzt vier... Er hat jetzt, glaube ich, vier oder fünf, weiß ich jetzt gerade nicht genau. Was er sich nicht vorstellen kann, ist, dass er beim ersten Mal einfach Schwein gehabt hat. Ne? Dass jemand so dumm ist und das jetzt nochmal so. Und er macht jetzt tatsächlich exakt die gleiche Nummer, exakt dasselbe Schema, aber mit einem ganz anderen Ergebnis. Das Opfer dieses Mal riecht Lunte und verständigt die Polizei. Oh. Aber er ist ja trotzdem einer, der sich gut vorbereitet. Also er hat das als Möglichkeit einkalkuliert und während die landesweit nach ihm suchen, ist er schon wieder auf dem Weg nach New York. Also er kann sich rechtzeitig aus der Affäre ziehen. Und hat echt auch nochmal Schwein gehabt. Ja, das landesweit Suchen nützt halt nichts, wenn man im Land ist. Genau. Noch im selben Jahr besucht Victor Chicago, um einen seiner Verbrecherkollegen ins Visier zu nehmen. Und auch nicht irgendeinen, sondern The Scarface himself. Mm. Al Capone. Finde ich so cool, so von Scarface zu Scarface. Finde ich interessant. Mm. Naja, also er hatte ja, ich habe ja vorhin mal gesagt, er hatte da so seinen Mentor und der hatte ja Kontakte zur amerikanischen Mafia. Aber wie blöd muss man sein? Also ich meine, das ist doch was, also der kann ihm ja wirklich krass schaden. Ja, so. Pass auf. Das ist immer eine Frage von der richtigen Geschichte an die richtige Zielgruppe. Okay. Er hat Kontakt zur amerikanischen Mafia über seinen Freund und den bittet er quasi, dass er Kontakt zu Al Capone herstellt. Und tatsächlich kriegt er einen Termin, ja, für in 14 Tagen. Und Capone verschiebt es aber ganz spontan auf quasi in 3 Tagen. Also es bleibt ihm weniger Zeit für die Vorbereitung, als er eigentlich haben wollte. Und Capone ist berufsbedingt ein großer Skeptiker. Der hat noch nie von diesem Lustig gehört. Macht es halt aus Gefallen, dass er diesen Termin wahrnimmt. Aber er glaubt dem jetzt erstmal, ist erstmal sehr vorsichtig, skeptisch. Und Lustig ist, wie er immer ist, lustig. Charmant. Charismatisch vielleicht eher, charmant, weiß ich nicht, passt vielleicht in dem Zusammenhang nicht so gut. Und spätestens, als er dann in dem Gespräch aus seinem Spazierstock so einen versteckten Flachmann rausholt. Charismatisch? Ja, habe ich ja gesagt. Habe ich auch hier stehen. Ist überzeugt. Okay. Ich habe es nur falsch gesagt. Auch in Zeiten der Prohibition wahrscheinlich? Ja. Und er hat da feinsten Wein drin, also auch nicht irgendwie einen blöden, billigen Schnaps oder irgendwas, sondern richtig guten Wein. Und damit hat er zumindest schon mal seine Aufmerksamkeit dann, ne? Und Victor erzählt jetzt seinem neuen Freund Al, dass er Risikospekulant dass er einen Risikospekulanten an der Hand hat und dass er über den 40.000 bis 100.000 Dollar irgendwas in dem Rahmen investieren kann und er könnte das Geld verdoppeln. Hm. Und er hat natürlich das Geld nicht. So, ja, er sagt aber, also ich gebe dir hier, Capone, ich gebe dir heute mein Wort drauf, wenn du mir das Geld mitgibst, ich kann innerhalb von auch da die Quellen, einmal sind es 2 Wochen, einmal sind es 2 Monaten, aber in einem super kurzen Zeitraum verspricht er ihm, das Geld zu verdoppeln. Und Capone ist zwar jetzt kein Mann großer Worte, aber von Taten und für den ist das jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Geld und er fand ihn dann doch irgendwie auch sympathisch und er drückt ihm tatsächlich noch in dem Meeting den Koffer in die Hand, randvoll mit Bargeld. Und Lustig nimmt den Koffer und was er jetzt macht, ist also weder das in ein Risikogeschäft investieren, noch ins Casino tragen, noch in irgendwie Kleider für seine, Ehefrau hat er jetzt ja nicht mehr, sondern er packt das Geld einfach in ein Schließfach. Mhm. Als jetzt die Zeit dann abgelaufen ist, holt er den Koffer wieder raus, fährt wieder zu Al Capone, bringt ihm diesen Koffer zurück und sagt, ja, sorry, das Geschäft ist nicht zustande gekommen, hier hast du deine Kohle zurück. Mhm. Und das ist ja was, damit das hast du ja bei sowas überhaupt nicht auf der Rechnung. Also Vertrauen wird aufgebaut. Du drückst dem Typen einen Koffer Geld in die Hand und entweder ist es weg oder er bringt dir das Doppelte zurück. Mhm. Aber dass der dir deinen Einsatz wieder bringt. Aber es ist genial, weil er zahlt nichts, bekommt aber massig Vertrauen. Es ist genial. Und allein daraufhin drückt er ihm völlig, völlig verdattert 5.000 Dollar für die vermeintliche Ehrlichkeit in die Hand. Und okay. And that's how you con a crime overlord. Sehr gut. Aber das war der Plan, dass er 5.000 Dollar einfach so kriegt? Ich glaube, das war denn sein Endgame so? Ich glaube, das war schon, also wie gesagt, er hatte nicht die Zeit, die er haben wollte, um das. Okay. Ich glaube, er hatte noch was Größeres vor. Okay. Aber für die Zeit, die er hatte, war das der Plan. Ah, okay. Okay. Da musst du aber auch schon wissen, wie Al Capone irgendwie läuft, so wie der funktioniert. Ja, aber offensichtlich. Vor allem, wenn er den Al Capone dann wirklich reingelegt hätte, hätte sein Buddy ja wahrscheinlich irgendwie Zement an die Füße gekriegt. Ja, ja, ja, ja. Mag sein, aber so ist er ja noch nie mal böse deswegen. Das ist ja das Geile. Also ja. das ist ja das noch perfektere Verbrechen. Stimmt. Ich kann ja nicht böse sein. Nee, aber du hast ja kein Verbrechen begangen in dem Sinne. Genau. Aber das ist der nächste Film, den ich mal wieder schauen will, Untouchables mit Kevin Costner und Sean Connery. Du hast nur Geld von A nach B getragen. Das ist absolut fantastisch. Da spielt der Herr Capone auch mit. Victor braucht neue Opfer. Das ist eine Zwischenüberschrift. Victor braucht neue Opfer. Ah, nee. Ah, ah. Das ist noch nicht mal ein vollständiger Satz. Und er hat dazu auch schon einen neuen Con am Start. Er hat beim Schreiner eine rumänische Box bestellt. Das ist echt so ein Vorteil. Das klingt wie ein Folterinstrument. Nee, ist es nicht. Das klingt jetzt wirklich wie das, was ich gerade Albert angespielt habe, dass wir jetzt in Richtung Dracula losziehen. Hey. Boah, ist es auch nicht. Die vierte Staffel von Castlevania auf Netflix ist auch wieder fantastisch gewesen. Ich habe nur die erste gesehen. Ich finde das so krass gut, die Sendung. Ich habe das tatsächlich geguckt und ich weiß gar nicht, warum. Ich habe es dir gesagt. Ja, aber eigentlich macht mich sowas gar nicht an. Ich habe es trotzdem aber komplett geguckt. Das ist echt richtig, richtig gut gemacht. Das ist gut gemacht, ja. Ihr, beziehungsweise mögt ihr Cowboy Bebop? Weil das war ja für ganz viele Leute so... Ich habe mir die Platte gekauft. Den Soundtrack. Ah. Das ist ja so. Weiß nicht, was es ist. Das war eine so bekanntesten Anime-Serien. Genau, das war so eine, die lief irgendwann auf MTV und es war dann für viele, weil sie auch so recht, keine Ahnung, war recht actionreich und so und war halt für viele so ein Zugang zu. Also Anime lässt mich vollkommen Anime. Kalt, so dieser ja, Style, der spricht mich ja, null an. Genau, aber das ist so ein typischer Fall von, dass, wenn du sagst. Du hast das Licht noch nicht gesehen. Nein, aber der Style, so, das ist halt wirklich. Das ist wie, das könnte genauso gut eine Realsendung sein, weißt du? Ja, ich finde auch Realfilme aus Asien, finde ich sehr wenig, dass ich genau, aber schauen kann. Ich behaupte, dass wenn da quasi statt Zeichentrickfiguren Realfiguren wären, würde nicht mehr auffallen, dass es aus Japan ist, so gut ist das. Und das ist nicht so irgendwie so überzogen, so. Aber wenn die. Aber wenn die dann auch mit japanischen Schauspielern besetzt sind, würde es mir dann auch. Nein, ich will nur sagen, dass das irgendwie. Du hast halt jetzt so Popcorn-Anime vor Augen, glaube ich. Und so ist es halt wirklich gar nicht. Es gibt da sehr, sehr viele unterschiedliche Töne. Popcorn-Anime, so. Das mit den. Aber da fällt mir ein neuer Sailor Moon-Film kommt auf Netflix. Was kommt bald? Ein neuer Sailor Moon-Film. Ich kenne nur Mila. Die habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Die Sonne über Fujiyama. Das war echt ein krasser Moment, als ich realisiert habe, dass Heidi ein Anime ist. Was könnte... Und ich habe gelernt, ist das nicht sogar Studio Ghibli, bevor sie noch so hießen? Weil die Diskussion hatten wir am Samstag. Was könnte eine rumänische Box denn sein? Es hat nichts mit Vampiren zu tun und nichts mit... Was war das andere Vorteil? Das ist gerade Folter. Genau. Ja, dann, ich habe echt keine Ahnung, was das sonst sein kann. Das klingt ja... Oder das könnte so ein Euphemismus für den Sarg sein oder so. Nein. Es ist eine kleine Schachtel aus Mahagoni mit so Messinggriffen und Hebeln ein bisschen und zwei so Schlitzen an den Seiten. Jetzt klingt es wie so eine Trickbox, wo du sagst, so guck mal, hier oben lege ich was rein und dann ziehe ich und dann gibt es einen doppelten Boden und dann... Sehr gut. Mit dieser Box reist er im Jahr 1926 per Zug nach Florida, wo er den Selfmade-Unternehmer Henry Loller kennenlernt. Loller finde ich auch geil. Er ist aber auch immer fies, dass immer so... Also sag mir mal solche Dinge wie jetzt hier dieses rumänische Box, wo etwas aus dem Ausland als oft positiv konnotiert gilt. Das ist ganz oft, dass dann solche Sachen immer so ganz viel negativ konnotiert, Sachen mitschwingen und du dir immer denkst so, Weißt du, was ich meine? Ja, ich überlege gerade, ob ich ein anderes Beispiel in meinem du, Kopf du wirst finde. Sachen finden, die positiv sind, aber es gibt ganz, ganz viele negative. Also ich habe jetzt erst an die chinesische Fingerfalle gedacht und dann an den dänischen, wie heißt das, wenn man unter die Bettdecke furzt, der dänische Ofen? Oder da gab es auch so einen Begriff. Ich habe vorhin an die schwedischen Gardinen zum ersten Mal seit 20 Jahren gedacht. So. Das will mir auch interessieren, ja, oder, das weiß, oder so. Guck, schwedische Gardinen oder... Was ist gehen auf der Party, ohne sich zu verabschieden? Polnischer Abgang. Also es ist ja... Es gibt polnisches oder russisches Abseilen. Hat nichts mit Toiletten oder irgendwas zu tun, beim Klettern. Okay, was ist das? Das ist, wenn du... Also normalerweise kletterst du ja hoch und dann bindest du dich oben irgendwie fest, ziehst dein Seil einmal durch und bindest dich dann neu ein, um dann am Seil entlang. dich abzuseilen. Und wenn dir das irgendwie zu anstrengend ist oder du ein cooler Typ bist oder du, dein Seil nicht lang genug ist, dann klingst du dich einfach quasi aus der Zwischensicherung aus und lässt dich zur nächsten fallen. Oh. Dann kletterst du da quasi wieder ran, der andere zieht unten das Seil wieder ein, dann klingst du dich aus der wieder aus und lässt dich wieder zur nächsten fallen. So, das ist vollkommen bescheuert und spätestens unten funktioniert es nicht mehr, aber das so nennt man das. Okay. Also, kennenlernen. Selfmade-Unternehmer. Victor verhält sich wie immer exzentrisch und auffällig. So, er geht so eilig wichtig im Hotel ein und aus. Ich habe dringende Geschäfte. Ja, er besorgt sich einen japanischen Chauffeur und einen neuen Rolls Royce und lässt sich von dem immer irgendwie abholen. Und das ist schon so auffällig, dass dem Loller das auffällt. Und weil er ein Geschäftsmann ist, bei dem es gerade eher nicht ganz so läuft, was ist Ihr Geheimnis? Finde, da kann es nicht schaden, diesen merkwürdigen österreichischen Grafen in diesem Hotel einfach mal anzusprechen. Und sie tauschen jetzt auch wieder so ein bisschen vermeintliche Lebensgeschichten aus. Und aber ganz kurz, bei seinen ganzen Con-Sachen, wo er jetzt unterwegs ist, benutzt er keinen falschen Namen, sondern er bleibt immer bei seinem echten. Das finde ich auch sehr bemerkenswert. Also er benutzt auch mal falsche Namen, aber in all diesen Geschichten und Beispielen. Aber er lebt extrem davon, dass das Netzwerk. Habe ich davon nichts gelesen. Dass Kommunikation zu der damaligen Zeit noch meilenweit davon. Naja, entfaltet. Oder dass du halt nicht redest, weil eben das peinlich ist. Alles davon ein bisschen, und er lebt ja sogar davon, dass er sich vernetzt mit seinem Namen mit irgendwelchen Leuten. Also diese, was ich euch vorhin erzählt habe. Das ist aber wirklich dann komisch. Also was ich euch vorhin erzählt habe, ja. er hat auf einer dieser Abendveranstaltungen hat er einen kennengelernt, der nicht Polizeichef wird, aber mal irgendwie für die Stadt arbeitet und sogar die Polizei später mal auf eine falsche Fährte lockt für ihn. Okay. Quasi. Also auf der Ebene verwendet er seinen Namen sogar ja quasi. Ja, also wir dürfen gespannt sein, wie es ausgeht. Also es ist ob er sich quasi eines Tages in seinem Lügenkonstrukt verstrickt. Es ist sehr, sehr obskur. Aber ich habe eine wichtige Frage. Kann mir der eine PS5 besorgen? Oh Mann. Also er würde dir womöglich etwas verkaufen, das du zeitweise für eine PS5 hältst. Das ist geil. Einfach so ein Raspberry Pi in so einer völlig abgespaceden Packung. Okay. Oder 5 PlayStation 1. Ja, ich dachte, du hast jetzt eine. Nein, ich krieg keine her. So, der Martin und der Sean ärgern mich schon die ganze Zeit. Ach so. Ich will so eine, falls jemand eine disklose PS5 hat, ich zahle kaum mehr als den Originalpreis. Ich zahle den Einkaufspreis. Vielleicht kann dir da tatsächlich unser Victor helfen, denn nachdem sie die sich jetzt so ein bisschen kennengelernt haben, rückt er dann tatsächlich gegenüber dem Unternehmer mit seinem Geheimnis seines Erfolgs. Das ist so sein Geheimnis, ist so, gucken Sie mal, sehen Sie meinen Daumen, ich kann ihn ja abnehmen und diesen blöden Finger trägt mit dem Kinder. Und wissen Sie was, jetzt habe ich Ihre Nase, hey, ja, hier ist er zurück, aber soll ich Ihnen zeigen, wie das funktioniert? Das kostet nur der Käse. Es ist so ähnlich. Ich glaube nicht. Nein. Er erzählt ihm, er ist im Besitz einer, und jetzt kommt die rumänische Box ins Spiel, einer Geldverdoppelungsmaschine. Ach, ist das dieses Gott. Ding, wo du so drehst und dann irgendwie zieht es einen Geldschein durch und hinten kommen 2 raus? Nee, aber er führt sie auch gleich vor. Oh, und zwar steckt er in den einen Schlitz auf der einen Seite. Ja komm, aber jetzt, also egal was du jetzt sagst, aber das ist doch bescheuert. Er steckt $100 da rein und ein Stück weißes Papier. Und das Wichtige ist, sie müssen jetzt 6 Stunden warten, weil da drin sind Chemikalien. Alter, und, so ein Bullshit. Und die müssen jetzt die Tinte von dem Einschein auf das leere Papier übertragen. Ey, das ist aber so klug, dass sie immer so Zeit verbraucht, weil das baut immer Vertrauen auf und so. Und also übertragen im Sinne von kopieren, was ja auch, also nicht irgendwie entfernen. Und, aber sondern das wäre aber trotzdem, also das ist ja trotzdem kein, oh, cooler Move, so kannst du Geld verdienen. Und du bist halt trickreich, sondern das ist jetzt halt eigentlich wirklich, ich zeig dir, wie du Geld druckst. Ja. Aber der muss ja doch schon echt vorsichtig sein, wie dumm das Gegenüber ist, weil das kannst du schon echt nicht mehr für jeden mit ihm. Aber der beschäftigt sich ja mit denen lang genug. Und ich denke, dass er wahrscheinlich, wir kennen jetzt die Geschichten, wo es funktioniert hat, ich denke, dass er oft auch mal die Reißleine gezogen hat und gemerkt hat, okay, vorhin so der mit ist einfach, zweiten, der ist einfach zweiten zu klug. Charge. Ja, der ist einfach zu klug und dann halt nicht. Ja. Beim Eiffelturm kam es halt raus, ja. Aber dann hat er immer so ein Fallback-Solution, dass er im Zweifelsfall schnell weg ist. Ich denke. Okay, ja, alles klar. Also, er sagt jetzt, er hat diese Kiste, die Geld kopieren kann. Und man darf die natürlich in den 6 Stunden nicht öffnen und da reinschauen, weil die Chemikalien und so. Über den Fotoapparat? Genau. Und exakt 6 Stunden später übergibt er dem staunenden Loller 2 augenscheinlich identische Geldscheine. Und er hat sogar extra vorher einen präpariert, um die Seriennummer. Danke, ich wollte nach der Seriennummer fragen. Ja, er hat die extra. Sehr, sehr gut. Er hat die extra präpariert. Und jetzt ist wieder was, was auch nicht ganz klar ist, denn sie gehen jetzt mit diesen Scheinen sogar in die nächste Bank, um sich die Echtheit bestätigen zu lassen. Also ob der dann nicht checkt, dass da zwei gleiche Serien und man sieht, und sagt, das kann nicht sein, sondern er bestätigt denen tatsächlich die Echtheit der Scheine. Ja gut, der wird halt mal... An sich sind die ja, echt. So. Ja eben. Von der Haptik, von den Siegeln, von nur die Seriennummer ist halt identisch. Lola ist begeistert. Ich bin begeistert. Ja du, und weißt du, was ich mir vorstellen kann, dass der... blöd gesagt, von einer Nummer, was abgekratzt hat oder ähnliches oder irgendwie so ein bisschen überwischt, ja. Dass es aussieht, als wäre es eine andere. Und der Bankangestellte sagt, naja, das ist halt sozusagen, das ist halt von der 7 ein bisschen abgekratzt, schaut halt ein bisschen aus wie eine 1. Naja, oder der hält es ihm irgendwie so hin, dass er die Nummer nicht, oder irgendwas. Also irgendwas hat er dafür bestimmt am Start. Also. Und blöd gesagt, müsste ja nicht mal, würde ja reichen, er geht zur einen Bank, zeigt den einen Geldschein, geht zur anderen Bank, zeigt den anderen Geldschein. Vielleicht. Und sagt dann, ey, die dürfen wir gleich da nicht zeigen. Weißt schon. Also, der Lolle bettelt jetzt den Lustig förmlich an, ihm das Gerät zu verkaufen. Der Gerät. Das Gerät an sich. Das Gerät, klar. Komplett zu verkaufen. Nein, natürlich, sonst wäre es ja. Ja, aber das, ja, okay, gut. Ja, aber klar, also mal ganz ehrlich. Was sollst du denn dem sonst verkaufen? Jetzt sind wir ein bisschen wie bei Off to See the Wizard, dem Buch, das du mir empfohlen hast. Wie gut es einfach wäre, wenn du. Off to be a Wizard. Off to be a Wizard, du hast recht. Dass es gar nicht sozusagen das geile Ziel ist, dass du irgendwie dein Kontostand bist und dir die Decke treibst, weil das finden Leute raus, sondern dass du eigentlich immer passend Geld einstecken hast. Das ist ja eigentlich viel geiler. Ja. Also was willst du denn mit irgendwie einem Geldspeicher voll Geld, solange du einfach immer genug dabei hast? Und jetzt lässt er sich so richtig schön bitten. So. Ja, und auch die ganze Geschichte hat er sich ja betteln lassen, dass er die überhaupt erst erzählt. So, er wollte ihm ja nicht verraten, was das Geheimnis seines Erfolgs ist. So, ja, aber er hat sich betteln lassen. Und das ist auch halt in allen seinen Scams so ein bisschen ja auch. Er also, lässt immer die andere Person agieren. Das kann er halt. Und ist anscheinend immer so das Opfer oder die Person, die halt mal mitmacht. Genau. Aber nie was, der aktive Part. Was ist denn seine Erklärung, wo diese Maschine herkommt? Also er hat die gebaut. Weiß man nicht so genau. Nehmen wir mal an, er hat die in Rumänien gekauft. Alter, ja. Nehme ich an. Das sind wir jetzt auch wie bei Castlevania, wo hier so ein Zauberspiel ist. Ich will ja mal nach Transsilvanien. So ein gebratener Truthahn in der Wand. Ich habe 2016 schon gelesen, dass Transsilvanien. Nur in diesen Vergnügungspark unter die Erde. Auch, ja. Dass Transsilvanien ein Trendreiseziel ist. Ich habe ja 2020 schon Tschernobyl gebucht, habe ich das erzählt? Was? Ich habe mit Jan schon gebucht gehabt, Tschernobyl. Und dann kam Corona. Und du bist wegen Corona nicht nach Tschernobyl, das ist natürlich auch bitter. Und dann kaum war Corona und Tschernobyl, gab es in Tschernobyl Brände. Ah ja. So irgendwie alles gleichzeitig. Und dann wollten wir nicht mehr. Dann wollten wir nicht mehr. Also, er zahlt ihm $25,000. Heute etwa 400.000. Roundabout. Es dauert Wochen, bis der betrogene Lolla einsieht, dass er jetzt nicht irgendwie dieses Gerät falsch bedient und deshalb das nicht funktioniert, sondern dass er schlicht und einfach betrogen wurde. Das ist der erste, mit dem ich echt kein Mitleid habe. Nee. Also ernsthaft, das ist jetzt richtig, richtig, richtig dumm. So. Das Geile ist aber, er hat natürlich jetzt nicht nur eine solche Holzbox, er geht jetzt auch regelrecht auf Tournee. Oh Gott. Ja. Texas, Chicago, Nebraska, Indiana. Er wird mal zwischenzeitlich wegen irgendwas anderem kurzzeitig eingekassiert von der Polizei, sitzt mal in der Zelle mit John Dillinger und kommt aber immer auch wieder frei. Und helft mir auf die Sprünge, Dillinger. Das ist so ein bekannter Verbrecher. Ja. Ah ja. Aber was macht er mit dem ganzen Geld? Also das ist ja auch mal eine Frage, das musst du ja erstmal also, weißt du, das sind jetzt Summen, da kannst du dich ja zur Ruhe setzen. Wenn du da auf 7 solche verkaufst, dann also er hat, glaube ich, einfach auch, ich glaube nicht, dass er fürs Alter groß vorsorgt, er hat einen relativ gehobenen Lebensstandard, er reist viel umher und er hat sonst kein Einkommen und er investiert ja auch viel in seine, also Scams, wo du vorhin gemeint hast, er hat einen Rolls Royce und einen Fahrer. So. Ja, und viel Vorbereitung, viel in seine Klamotten, viel in seinen. Auf einem Niveau gerade. Das ist aber so ein bisschen das Schlaue, der wird nicht, also gefühlt, wird er nicht zu gierig. Der nimmt zwar wahnsinnige Summen ein, investiert die aber vorher auch. Also so, wenn man jetzt mal so durchüberlegt, also der fängt nicht an mit, naja, komm, Rolls-Royce wäre ein bisschen arg, ich mach mal nur die Nummer kleiner. Das macht er nicht, habe ich das Gefühl. Kauft sich halt auch nicht dann irgendwo ein Riesenanwesen, sondern wohnt halt im Hotel, wo er schnell auch wieder weiter kann und so. Und ist jetzt nicht so, der dann wirklich auch so arg prunkt und protzt, dass er sich rumspricht, aber so, dass man halt ein bisschen unauffällig gut leben kann. Ja. Auf dem Weg nach Oklahoma landet er wieder hinter Gittern, wegen was genau, ist jetzt nicht überliefert, auch irgendwelche kleineren Sachen, die er nebenher, glaube ich, noch gemacht hat. Und Kinder? Kinder hat er auch irgendwann mal eins gemacht, ja. Von seiner Zelle aus fängt Victor jetzt an, sich mit dem Sheriff zu unterhalten. Mhm. Sheriff S.R. Richards, und die sind sich sympathisch, ja, der ist charmant, der hat Manieren, was für jemanden, der da im Gefängnis bei dem Sheriff sitzt, sehr, sehr ungewöhnlich ist. Ja. Die anderen, die da sonst sitzen, sind da aus anderem Holz geschnitzt. Sagen Sie, Sheriff, haben Sie schon mal von Bitcoins gehört? Nee, also er schafft es tatsächlich, diesen Gesetzeshüter zu überreden, dass er ihn zeitweise aus der Zelle lässt und dass sie zusammen konfiszierten Schwarzbrand trinken und über Gott, die Welt, What? Filme und Frauen reden. Natürlich. Ist aber auch geil, dass einfach konfiszierter Schnaps getrunken wird und nicht irgendwie einfach sofort an einer anderen Stelle vernichtet wird. Also das ist ja auch nochmal Prohibition, das ist ja auch illegal. Dieser Sheriff ist, glaube ich, eh nicht das Sauberste, aber ja, nee. sicher auch beim zweiten oder dritten Gläschen Moonshine erzählt er dann, dass er mit Frauen irgendwie nicht so das Händchen hat und dass er... Du, aber wegen Prohibition, weil du jetzt gerade auch so ein bisschen eingestiegen bist, ich empfehle da sehr ein Video von Oversimplified zum Thema Prohibition, der erklärt es mal ein bisschen runter. Sind das diese Comicfiguren? Genau, genau. Die auch so ein bisschen sarkastisch sind und so? Genau, genau. Ich habe heute ein Video angeschaut über Napoleon Bonaparte. Ja, genau, genau. Das fand ich sehr witzig. Ja, ja, und da gibt es auch eins zum Thema Prohibition und da fand ich sehr lustig. Eine Sache war, und ich glaube, es war ein Reporter, der hat gesagt, ey, das mit der Prohibition funktioniert null. Und er probiert es jetzt mal aus. Er geht immer in fremde Städte, geht einfach unter die Leute und guckt, wie lange es dauert, bis ihm Alkohol oder die Fahrt zu einem Speakeasy angeboten wird. Hm. Und in einer Stadt waren es 12 Sekunden, weil er kam an, ist in ein Taxi gestiegen und der Taxifahrer hat sofort gefragt, ob er Schnaps will. Und es ist halt einfach, ja. Also ich war mal in Bulgarien im Jahr 2000 und hat auch der Taxifahrer gefragt, ob du auch was willst. Original, was der Taxifahrer gefragt hat, war Ficke, Bumse, Blase, Massage. Ja, bitte alles. Wir hatten einen in der Reisegruppe. Ja. Das erzähle ich euch vielleicht mal off, in der FSK-18-Version von 8. In der Patreon Paywall. Nein, also dieser Sheriff erzählt jetzt, dass er es nicht so mit Frauen hat. Also er hat schon mit Frauen, aber er hat wenig Glück mit Frauen. Und er kennt aber eine hier im lokalen Puff. Die fände er schnuckelig und der schiebt da auch relativ viel Geld drüber, ja, weil die lässt sich das natürlich irgendwie bezahlen, sich mit dem Sheriff abzugeben. Aber wenn er die vom Puff kennt, dann kann er ja relativ viel Geld drüber schieben, damit er was reinschiebt. Ja. Also, aber er schickt dann halt auch Geld, das ihm erst woanders zugeschoben werden muss. Also okay. Er hat inzwischen auch $25,000 Schulden. Ui! Vom Reinschieben. Vom Rüberschieben. Reinschieben. Vom Rein- und Rüberschieben. Ja. Yeah. Und da kann Lustig natürlich helfen. Okay. Oh nein. Ob der Sheriff nicht mal diese konfiszierte Holzbox aus der Asservatenkammer holen könne. Oh, er würde ihm da mal was zeigen. Okay. Jetzt ist aber die Frage, zeigt ihm den Scam oder... Noch am selben Tag. Stecken Sie die Nutte rein. Noch am selben Tag. Sie 6 Stunden drin. Marschiert Lustig als freier Mann und mit $10,000 in der Tasche aus dem Gefängnis. Boah, das ist jetzt wirklich ein dick Move. Also jemand, der schon echt fett Schulden hat, unglücklich verliebt und so und dann... Oh. Und ab über alle Berge. Naja gut, aber das ist auch so ein bisschen so... Also das ist doch das A-Game. Das ist sowas habe ich ja noch nie gehört. Er ist der dass absolute, du aus dem Knast es ist noch den Hollywood. Gewinn ja. rausholst. Es ist Hollywood. Ah, das ist ja echt krass. Das ist wirklich so. Also er wird, egal in welchem Quelle, du findest sehr, sehr viele Artikel online über ihn und er wird immer als der smootheste, der größte, der Betrüger, sexy der Betrüger überhaupt. You've been struck by, you've been hit by a smooth criminal. Es wird ein bisschen awkward, als der Sheriff ihn dann 8 Monate später in Chicago aufspürt. Und mit aufspüren meine ich, er hätte ihm wutentbrannt den Lauf des Revolvers ins Gesicht. Okay. Und naja, was soll ich sagen? Er kann sich erneut herausfinden. Nein! Es ist doch alles ein Missverständnis. Er gibt ihm original $10,000 zurück. What? Die er dabei hat auch. Fummelt einige Zeit an dem Apparat herum und reicht dem Sheriff 6 Stunden später 2 frisch kopierte Hunderter. Nein. Der Nein. vergisst seinen Groll, gibt die $10,000 wieder zurück. Oh, es ist nicht wahr. Oh Mann. Es steht hier, es muss wahr sein. Ey, Ja, das ist ja unglaublich. Ich liebe gerade diesen Moment, dass ich euch beide ordentlich ansehen kann und nicht wie bei so einer Webcam oder sowas, wo alle in die Ecke liegen, sondern Jürgen, es muss wahr sein. Geht ab und ach. Aber, also, ich meine, das ist, also, nee, der ist wirklich sehr dumm, der Mann. Ja, das Ende vom Lied ist auch, dass einige Monate später der Sheriff ins Gefängnis wandert, weil er versucht hat, den Puff mit dem falschen Hund zu bezahlen. Wegen akuter Dummheit ins Gefängnis gekommen. Ich weiß nicht, ob Lustig ihm den falschen Hunderter angedreht hat oder ob er sich gesagt hat, ey, ja scheiße, jetzt wenn mich alle bescheißen, dann bezahle ich jetzt mit dem Falschgeld aus der Asservatenkammer, ich weiß es nicht. Und da kam er mit einem falschen 107-Dollar-Schein. Also falsche Hunderter. Ist nur aufgefallen? Falsche Hunderter ist ein gutes Stichwort. Denn im Jahr 1930 tut sich Victor mit dem Pharmazeuten William Watts und dem Chemiker Tom Shaw zusammen. What's going on? Ja, Blüten ist what's going on. Oh, okay. Falschgeld. Und zwar ziemlich gutes. Also in einer echt absurden Geschwindigkeit bringen die Geld. Bauen die Maschine nicht? Geld in Umlauf. 100.000 Dollar innerhalb weniger Monate wären heute ungefähr 1,4 Millionen Dollar. Das ist so verbreitetes Zeug, dass einen eigenen Namen irgendwann kriegt bei den Behörden. Das sind die Lustig Notes. Und sie bringen damit sogar so lokal zumindest die Wirtschaftssysteme so ein bisschen ins Wanken mit der Inflation, weil sie so viel Geld. Boah, ich empfehle die Entbehrliches Folge zum Thema sozusagen so Kleinwährungen. Ja, mehr, nicht bloß die, sondern tatsächlich Geld drucken und Falschgeld als Kriegswaffe. Ach so, okay. Ja, also von Chicago bis New Orleans so in der Gegend pumpen die so viel Geld in den Markt, dass da wirklich zeitweise die Wirtschaft ein bisschen aus den Fugen gerät. Wahnsinn. Spätestens jetzt steht Victor weit oben auf dem Wunschzettel des Secret Service, also auf Fahndungsliste. Im Februar 1933 erscheinen auch einige Zeitungsartikel mit sehr detaillierten Personenbeschreibungen und seinem Namen. Ich wollte gerade sagen, er gibt sich immer noch mit seinem echten Namen die ganze Zeit aus. Was es ihm zunehmend erschwert, dem langen Arm des Gesetzes zu entwischen. Aber er will auch in den USA jetzt bleiben. Er ist noch immer in den USA, ja. Okay. Schließlich bringt ihn die Liebe oder die Eifersucht zu Fall. Als Lustig von seiner Mistress, Frau Scheible, erwischt wird, wie er mit der Liebschaft von dem Chemiker, mit dem er gerade falsche Blüten druckt, in dem Wagen von dem Chemiker in ein romantisches Wochenende fahren will, geht sie dann zur Polizei. Okay. Gibt einen Hinweis und tatsächlich wird er jetzt dann vom Secret Service, von der Sondereinheit beschattet und zwar über Monate hinweg. Und gute Frage, warum so lange? Ja, die wissen auch, man muss Vertrauen aufbauen. Ja. Nee, sie sind eigentlich hinter dem Sean hauptsächlich her, der halt Banknoten, aber auch Whisky-Labels und ganz andere Dinge noch fälscht. Also das ist der eigentlich große Fisch. Moment, sind wir noch in Prohibition? Wir sind jetzt... Nein, das sind wir schon durch. Nee, oder? Wir sind eigentlich schon durch, ja. Ah ja, ja aber ich wollte gerade fragen, weil... Fälschung kann man ja trotzdem irgendwie aber Markenartikel fälschen. Genau, so. Ja. Teurer Whisky mit billigem Fusel, da kannst du viel Geld machen. Ja, und ich glaube, es war doch auch so, dass zur Einführung der Prohibition der existierende Alkohol, der dürfte noch bestehen. Du dürftest nur keinen neuen mehr machen oder irgendwas, oder? Weil dann wäre es ja auch ein mega geiles, da bin ich mir nicht mehr sicher. Ich müsste mal die Video noch gucken. Weil dann wäre es ja eigentlich auch eine total geile Geschäftsidee zu sagen, du labelst halt deinen ganzen alten, echt produzierten Whisky zurück. Aber er ist jetzt nur die 1B. Also er ist jetzt interessant, weil er die einzig bekannte Kontaktperson von diesem Show ist. Ja. Und deswegen wird er jetzt lange beschattet. Yeah. Und im Mai 1935 schnappt die Falle dann zu und sie verhaften beide quasi. Wie viel Geld die jetzt haben müssen, wenn die so viel Geld gedruckt haben. Aber ohne das Falschgeld wäre jetzt gar nicht so, also weiß, ist er eigentlich ist jetzt... Sie verhaften ihn und er kann jetzt auch wieder, also er lässt wieder seinen Charme spielen und alles und er kann viel von der Schuld erstmal auf den anderen abschieben, so von wegen Falschgeld und das ist ja, er hat da ja gar nicht so viel mit zu tun. Bin ich eigentlich und eher der Trickbetrüger. Genau. Ey, der hat aber auch bei seiner Charaktergenerierung irgend so ein paar Werte, ein bisschen auf Intelligenz und den Rest einfach nur auf Charisma schießen, oder? Auf 99 Charisma. Ja, ja. Sie finden jetzt aber einen Schlüssel in seinem Besitz und das passt dann zu einem Schließfach, das sie auch irgendwann finden und da finden sie dann Druckplatten für Falschgeld und ganz viel lustige Notes, also lustige Blüten. Ja. Ja, und wenn sie jetzt diese Platten da in dieses Schließfach stecken und sie warten 6 Stunden... Und das, ja, da kann er sich jetzt dann auch nicht mehr so richtig rausreden aus der Nummer. Was wäre ein Gegenstand, den ihr besitzt, den ihr gerne in so eine 6-Stunden-Box stecken würdet? Du musst einen Gegenstand haben. Körperteile? Nee. Das kann auch nicht. So einen zweiten Kopf? Ich glaube, das ist in der Praxis nicht so gut, wie man sich das vorstellt. Meinst du? Ey, ich würde mir so viel widersprechen. Ja. Mein Auto. Ich bin nicht so materiell. So, ich war das Auto und das dann verkaufen. So, ich glaub, ja, aber da kannst du ja auch Geld reinstecken, warum dann das Auto? Na gut, aber das Auto wäre echt. Das mit dem Geld, wenn du das doppelte Geld, das ist doch viel schwieriger. Dann wäre es falsch. Also. Ja, wobei, na gut, beim Auto hast du auch Seriennummer und so Zeug. Also du müsstest schon, du hast recht, du musst irgendwas eigentlich nehmen, was so ein Massenware-Ding ist oder was zumindest keine Seriennummer hat. Nein, ich weiß, was ich kopieren will. Ich würde so und jeweils den perfekten Kiesel auch für euch beide. Oh, die perfekte Kiesel. Dominik, die perfekte Kiesel AG. Das ist der perfekte Kiesel, das ist der perfekte Tag. Lass dich einfach von ihm treiben. Er kickt sich so, wie ich es mag. Aber er landet jetzt mal wieder im Gefängnis. Im Gefängnis. Gefühlt war er lang nicht mehr. Aber liebe Hörenden, schreibt uns auf Twitter, welchen Gegenstand ihr gerne duplizieren würdet. Lustig wäre längst nicht so lustig, wenn er nicht einen Plan hätte. Über Horten hinweg. Über Horten hinweg. Oh Gott. Hortenhöhe dein Hu, habe ich neulich zum ersten Mal geguckt, übrigens. Da war ich im Kino, frag nicht warum. Über Wochen hinweg, ich frag warum, aber ich kenne einen, der da ein Praktikum gemacht hat bei der Produktionsfirma von Horten und da mit animiert hat. Cool. Der macht jetzt Videospiele. Und der hat auch immer bei Horten eingekauft. Der Jan? Ja, kennst du auch. Der hortet über Wochen hinweg Bettbezüge. Im Gefängnis. Ihm fällt auf, dass die Bettbezüge im Gefängnis nicht irgendwie notiert oder nicht aufgezeichnet wird, wer wie viele welche wo hat. Und dass er da einige zusätzliche... Okay, das ist eine very specific thing to notice. Ja, und da kann er sich er erkennt die Schwächen, ja, nicht nur in anderen Menschen, sondern auch im System. Und er hortet sich jetzt da ein paar und die reißt er dann heimlich in Fetzen und verknotet sie zu einem langen, langen Leinenseil. Das ist der Klassiker jetzt. Und er hat das als erstes gemacht, oder was? Als erstes weiß ich nicht, aber... Das kann man nicht vorstellen. Am 1. September 1935 behauptet Lustig, dass er sich krank fühlt und deshalb nicht mit zum Sport kann auf dem Gefängnisdach. Und stattdessen geht er in den Sanitärbereich, um dann einen abzuseilen. Also sich. Auf der Höhe des ersten Stockwerks bemerkt Viktor, dass Passanten ihn beobachten. Hallo! Das war völlig ganz raus. Also posiert er kurzerhand als Fensterputzer, bis die Luft wieder rein ist. Nein! Oh, ist echt genial! Wirklich genial, der Mann. Er kann fliehen und es dauert 27 Tage, bis sie dann ihn wirklich in der abenteuerlichen Verfolgungsjagd stellen sie ihn in einer Sackgasse, wo er dann wirklich nicht mehr raus kann und er dann ganz lässig irgendwie aussteigt und sagt, tja, hier bin ich und dann kassiert sie ihn wieder. Lustig, tralalala und da ist er. Aber sie gehen jetzt knallhart hinterher. Ja, da ist er jetzt nicht mehr, jetzt ist Schluss mit lustig. Ja. Jetzt ist Schluss mit lustig. Am 5. Dezember 1935 beginnt das Gerichtsverfahren, an dessen Ende auf Viktor 15 Jahre Alcatraz warten. Ui. Zu diesem Zeitpunkt sind rund 2,5 Millionen US-Dollar in Lustig-Notes im Umlauf. Boah. Ich nehme an, nach heutigem Wert. Bin aber nicht hundertprozentig sicher. Aber egal, so oder so, auf jeden Fall ausreichend. Ja, aber immer ganz ehrlich, allein, also wenn du wirklich anfängst, nicht mal auf dem Fotokopierer, ja, damals gab es keinen, ne, aber so vom Aufwand her, wenn du halt wirklich anfängst mit, ja, wir brauchen hier Druckerplatten und so. Ja, auch eher kleinere Scheine, damit es nicht so auffällt, irgendwie 20s oder ja, aber, Fufis oder keine Ahnung. Ist egal, wenn du anfängst, halt wirklich das so professionell zu betreiben, dass du anfängst, ja, wir machen jetzt Druckplatten. Ich meine, dann ist doch mal wirklich der Zug abgefahren. Ja. Also dann ist halt wirklich die Dimension noch kleiner, wie du das machen willst. Ich habe lange auch, bin ich der Idee angehaftet und ich habe es euch ja schon mal erzählt, ich habe da so ein bisschen Stockholm-Syndrom. Ich habe immer sehr viel übrig für meine Protagonisten. Aber er ist einfach ein hochgradig Krimineller. Also ja, mega. Keine Frage. Hey, auch wenn wir hier über irgendwelche Leute lachen und abfeiern und so, du hast völlig recht. Ja, aber ich feiere weniger die Leute, als dass es einfach überhaupt jemand schafft, das System so auszutricksen. Ja. Aber du guckst doch auch genauso, was Better Call Saul und du willst, denke ich, jetzt nicht geschnappt werden. Und, und die Person korrumpiert moralisch, ich habe die Serie nicht gesehen, aber das ist doch vermutlich über die Zeit hinweg korrumpiert sie moralisch und es wird immer schlimmer, oder? Hast du mal Sons of Anarchy gesehen? Nein. Das treibt genau dieses Konzept auf die Spitze. Also ja, das ist eine, Leute. So. Das ist eine Mörderbande vor dem Herrn, die machen nichts, auch nur ansatzweise Positives. Die bringen Leute um, die schmuggeln Drogen, die verkaufen Waffen. Es ist absurd. Und irgendwie über 7 Staffeln hinweg denkst du dir, oh nein, jetzt haben die seine Frau umgebracht. Ja, oh ja. Nein, der Arme. Und, ja, ja. Oh, wie war's und der Mann verkauft der Lootboxen. Oh, es ist. Der, aber der bei EA. Ja, und bei John Deere. Ja. Naja. An den Gerüchten, dass Lustig auch an mindestens einem Mord beteiligt gewesen sein soll, ist nach heutigem Kenntnisstand nichts dran. Das fände man nämlich nicht witzig. Es ist, wenn Hunde zu Schaden kommen, ist dann eine Grenze überschritten. Also es gibt diese Gerüchte, es gibt aber keine Beweise dafür und es passt irgendwie auch nicht so richtig. Nee, es passt nicht. Das wollen wir nicht. In den Modus operandi. Nee. In sein Bild, ja. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass der, wenn mal was aus dem Ruder liefe und er mit dem Rücken zur Wand steht, dass er auch das getan hätte. Würde ich ihm zutrauen. Lustig soll einmal gesagt haben, meine Arbeit ist nicht illegal, ich finde einfach nur Leute, die ohnehin schon etwas Illegales tun und dann helfe ich ihnen in ihren illegalen Aktivitäten. Ich finde, einfach mal Support geben. So. Bis ins Frühjahr 1947 hat Lustig in Alcatraz beachtliche 1192 Medical Requests auf dem Tacho. Also ich brauche hier mal einen Arzt. Er hat 507 Medikamentenverschreibungen dadurch bekommen. Und die Ärzte halten ihn für einen Hypochonder und einen maßlosen Lass Übertreiber. Lass mich raten, vertücktes Zeug? Nee, es ist viel tragischer. Denn deshalb hört niemand auf ihn, als er ein weiteres Mal über starke Schmerzen klagt. Und ich nehme an, ihr kennt die Geschichte von dem Jungen, der Hilfe Wölfe ruft. Oh no. Bis das Gefängnispersonal bemerkt, dass es dieses Mal ernsthaft schlecht um den Gefangenen bestellt ist, kommt jede Hilfe zu spät. Und nach einem kurzen Krankenhausaufenthalt stirbt Victor Lustig am 11. März 1947 im Alter von 57 Jahren. Was hat er? Das ist ein guter Punkt. Das habe ich hier gar nicht. Weiß ich nicht. Barbara Streisand-Syndrom. Barbara Streisand-Effekt. Ich schwöre dir, ich wollte genau das Gleiche gerade sagen. Das hätte man jetzt beinahe gleichzeitig gesagt. Ich habe kurz überlegt, ob ich Jürgen so ärgern will und dann hast du es schon gesagt. Ich frage mich gerade, warum ich das nicht da stehen habe. Ich habe das doch gelesen. Ja, aber anders. Die Medikamente vorher waren nicht irgendwie, weil der hyperkondert hat, sondern der hatte wirklich vorher schon Schmerzen und es ging ihm vorher einfach schon nicht. Ja, aber der hat es saumäßig übertrieben, um sich da irgendwie Dinge zu erschleichen und so weiter. Also da kann man dann schon irgendwann mal sagen, okay, es ist eine Lungenentzündung, steht auf Wikipedia. Also ist auch nichts irgendwie Besonderes, so halt was. In Alcatraz kann man schon mal an Lungenentzündung sterben, glaube ich. Was ich aber weiß, ist, was auf seiner Sterbeurkunde unter dem Feld Beruf steht. Hochstapler? Verkäufer in Ausbildung. Mhm. Genial. Apprentice Salesman. Also aber ich wollte sagen, der hat aber eher die anderen Leute ausgebildet, wie ihm Sachen sie wussten werden. Einfach nicht, was sie in seinem Beruf eintragen sollen. Naja. Und dann haben sie gesagt, okay, er ist ja kein Verkäufer, aber das kommt am nächsten, also er ist ein Apprentice Salesman. Großartig. Die Geschichte behält ihn aber in Erinnerung als den glattesten Betrüger aller Zeiten. Ich brauche mir heute gar nicht viel Mühe geben, um euch noch eine Top-10-Liste irgendwie zu besorgen, denn Victor hat die quasi selbst direkt mitgeliefert. Eine kleine Frage, was ich mir gerne im Nachgang angucken würde, vielleicht sehen es auch schon die Hörenden am Folgencover, wie sah denn die Person aus? Ich kann dir gleich das Buch noch aus dem Ding. Es gibt Fotos von ihm mit anderen Worten. Ich zeig's dir gleich, ja. Cool. Erst möchte ich noch diese Top-10-Liste kurz durchturnen, denn die hat er selber im Grunde entwickelt. Ja, er hatte eine sehr eigene Art und Weise, Verbrechen zu begehen. Okay. Haben wir jetzt festgestellt. Und er hat tatsächlich daraus 10 Grundsätze entwickelt, nach denen er dann immer gehandelt hat. Okay. Die er auch angeblich kurz vor seinem Tod selbst aufgeschrieben hat. Aber er sie wirklich selber dann formuliert und aufgeschrieben ist hat, weiß ich nicht. Wie bei Kant so, handle immer so, dass die Maxime deines Handels. Aber es sind quasi, ich nenne es die 10 lustigen Gebote. Aber ich wollte gerade fragen, ist das jetzt so die bisschen eher so sehr alternative Version von diesen Tipps von Dale Carnegie? Ich beurteile das doch gleich selber, ich lese es hier euch vor. Also Philipp, bitte von 10. Und Punkt 1 könnt ihr euch gerne zu Herzen nehmen. Ja, sehr gut. Sei ein geduldiger Zuhörer. Ja, da sind wir das schon war best. Top. Das war Platz 10. Da sind wir schon Platz 9. Sieh nie gelangweilt aus. Platz 8. Warte darauf, dass die andere Person politische Bemerkungen macht, dann stimme ihr zu. Platz 7. Lass andere Personen ihre religiösen Ansichten enthüllen, dann hab genau dieselben. Platz 6. Deute Sex nur an, zieh es aber nur dann durch, wenn das Gegenüber starkes Interesse zeigt. Mhm. Platz 5. Sprich nie über Krankheiten, außer jemand zeigt sich besonders betroffen. Platz 4. Quetsche andere nie zu persönlichen Angelegenheiten aus, sie werden sie dir letztendlich von sich aus verraten. Platz 3. Prahle nie. Bringe deine offensichtliche Wichtigkeit schweigend zum Ausdruck. Offensichtliche Wichtigkeit ist auch geil. Platz 2. Sei nie unordentlich. Und Platz 1. Betrink dich nie. Okay. Ich finde es schön. Das ist schön. Also wenn jemand sein Lebenswerk auf sowas destillieren kann, finde ich fantastisch. Das ist herrlich, ja. Ja, auch wenn er schon gestorben ist. Das amüsiert uns doch heute. Vortrefflich. Ganz, ganz toll. Ich muss noch ein paar Danksagungen loswerden. Ich habe, ich glaube, zwischen den letzten beiden Folgen vier Bücher bekommen. Also vielen, vielen Dank. Einige großzügige Spenden. Und mir ist aufgefallen, dass wir das letzte Mal, als wir diese ganze Spenderliste vorgelesen haben, dass wir, glaube ich, alle vorgelesen haben, die jemals irgendwas gespendet haben, obwohl ich gesagt habe, das waren nur die von den letzten 12 Monaten. Deswegen nehmen wir folgende Person wieder zurück. Wir entgrüßen. Nein. Quatsch. Entgrüßen. Ich wollte ihr das mal gerade noch hier die Namen vorlesen. Ja, gerne, aber du hast sie bei dir auf dem Pad, deswegen musst du sie jetzt rumreichen. Und dann hole ich derweil das Buch. Sehr gut. Das Buch. Aber bitte nur die Vornamen. Ja. Wir bedanken uns bei Andreas L., bei Andreas T., bei Anne, bei Benjamin, bei Bernhard, bei Bertram, bei Christian, bei Christoph K., bei Christoph L., bei David, bei Dirk, bei Dominik, bei Margit, bei Felix, bei Gail, glaube ich, oder? Geil. Bei Gero, bei Harald, bei Henning, bei Henning G. und bei Henning S., bei Irina, bei aber Jana, ziehst du doch bei doch wieder Jens, alle vor, oder? Jörg D., bei die Jörg, alle, die alle. Die richtige Liste. Okay. Bei Juliane, bei Lena S., bei Lena SK, bei Lukas, bei Maria A., bei Maria L., bei Mario, bei Markus, bei Matthias D., bei Matthias M., bei Michael, bei Miriam, bei Nathalie, bei Nicole, bei Nora, bei Oliver, bei Peter E., bei Peter G., bei Reinhard und den Rest darfst du, Dominik. Ich, Sabine, Sabrina, Sebastian, Sibylla, Thomas, kannst Thomas kannst du es bitte ein bisschen anrüchiger vorlesen? Thorsten Hack. Jetzt habe ich es doch komplett gesagt. Er weiß so sexuell war der. Und jetzt alle anderen wieder normal vorlesen. Also nur den einen dann bitte. Der Timothy, der Tino, der Tobias, der Udo, die Ulrike, die Vanessa und die Vera. Okay, das war wieder anrüchig. Ja, cool. Schön. Darf ich das iPad eigentlich behalten? Nein. Verdammt. Ich habe wirklich alles versucht. Du, ich bin etwas irritiert, dass der Peter Lustig gar nicht mal so attraktiv ist. Der hat vor allem ganz schön, also ganz schön, nicht ich hätte den tatsächlich als attraktiven Mann eingeschätzt. Und das ist er nicht. Auch jetzt sein Mugshot. Schau dir mal das Cover an, das sieht ein bisschen aus wie George Clooney, finde ich. Nee, wirklich gar nicht. Doch, also ein bisschen. Ich finde, dass der auch irgendwie. Oh, ich habe hier noch den Dilbert-Comic. Ja. Und vor allem hat er ganz schön eine Platte hinten. Also, wie nennt man das, wenn man oben eine Platte hat? Also. So dann ein Haarausfall. Ja, genau. Belgische Tonsur. Naja. Belgische. Man, gepflegt sieht er schon aus und so in den Klamotten und so, ne? Also weil das hier ist, irgendwie guckt er schon auch. Ich habe jetzt auch nicht gesagt, so, dass er der super Frauenheld ist. Ich glaube tatsächlich, wenn du zu hübsch bist, dass du dann bei Männern eher wieder Schwierigkeiten Story hast. Story of my life. Ich wollte jetzt eigentlich einen Schwank aus meinem Leben erzählen. Aber ja, bitte, komm. Mir sehr leid. Dass du dann eher so ein Konkurrenzdenken auslöst und Schwierigkeiten hast, wirklich so schnell dieses Vertrauen aufzubauen. Ich glaube, dass das hat er sich schon so zurecht. Dass er nicht so schön ist. Ich habe mich entschlossen, nicht so schön zu sein. Das Buch, das du da hast, ist ja, also das ist ja schön, ist schön die, groß gedruckt. Es ist so gedruckt, dass der, gedruckt. Das ist so gedruckt, dass der Polizeichef das lesen kann. Oh, boah. So, und wenn ich es jetzt noch schaffe, aus diesem Ding hier die Kapitelmarken zu exportieren, ey, dann bin ich mal unglaublich stolz auf mich. Na dann, würde ich sagen, machen wir die Kiste zu, oder? Das war so schön. Ja. Und wisst ihr was? Diesen Podcast, den müsst ihr nicht mal in so eine Trickkiste reinlegen, um ihn nochmal zu hören. Ihr könnt einfach jetzt auf nochmal abspielen. Und wisst ihr, was ich jetzt mache? Wir haben hier in Fürth ums Eck gewohnt, nicht gewohnt, der Junge nicht, sondern gearbeitet und da ist eine Tankstelle, da fahre ich jetzt noch aus Tradition. Und warum? Da hole ich mir noch ein Getränk. Das wird der Gründer. Jetzt muss ich hier wirklich dann noch die Wach- und Schießleute anrufen, dass die nicht wachen und schießen, solange wir noch da sind. Oh Gott, das wäre so tragisch, wenn die uns erschießen würden. Na dann. Aber ich glaube, so als Vermächtnis ist das ganz geil, oder? So denn, bis zum nächsten Mal sagen ich und ich. Und ich auch. Macht's gut. Tschüss. Und das war Aach, das Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Victor Lustig, the life and legacy of the 20th century's most notorious con artist. Also das war schon echt ein ganz großer. Wie viel? Ja, 1,72 war für sein Alter dann. Wie viel hast du jetzt vorher schon gewusst? Nur das mit dem Eiffelturm. That's it. Die Story hat man schon mal gehört. Aber dass er auch zweites Mal noch versucht hat, das wusste ich auch nicht. Also da brauchst du echt Eier. Also gut, für vieles, was der getan hat, brauchte man, glaube ich, echt Eier. Also Al Capone abzuziehen, finde ich. Das geht ja sein Leben so. Ja, aber das ist immer noch die Frage, hat er den wirklich abgezogen? Also ja, eben, das ist ja genau der Punkt. Er hat es geschafft, ein Verbrechen zu begehen, ohne dass der Betrogene das Gefühl hatte, betrogen worden zu sein. Betrogen worden. Naja, er wurde insofern schon betrogen, als dass ihm der andere etwas vorgespielt hat, was jetzt nicht den Tatsachen entsprach. Ja, da bin ich bei dir. Mit einem klaren Ziel, ihn um Geld zu erleichtern. Also von daher ist es. Aber sozusagen aus dessen Perspektive ist immer so ein, der hat dir nichts gemacht, das ist schon echt, also. Kennt ihr noch denn, ich habe nichts gemacht, Jung? Bemerkenswert, ja, ich muss die ersten 10 Staffeln der Simpsons auf Englisch gucken, ich sag's, wie es ist. So. Bei der Telekom kriegst du für 5 € im Monat kriegst du Disney Plus. Ich kann dir meine Simpsons-DVDs ausleihen. Ich habe tatsächlich aktuell gerade Disney Plus, Netflix, Amazon Prime und Apple Plus. Wow. Apple Dings TV Plus. Ich bin vollkommen überfordert. Apple Ding gibt es halt dazu, wenn du ein neues Endgerät kaufst. Genau. Ne? Und die anderen beide habe ich in einem, also bei Disney Plus hatte ich einen Gratis-Monat über meinen Handyvertrag. Ja. Yeah. Und hab das komplett vergessen und zahle schon seit einigen Monaten und denke mir die ganze Zeit, ey, wann hört denn dieses Gratis-Ding endlich mal auf? Oh nein. Warum muss ich zahlen und für Gratis? Bei Prime habe ich tatsächlich auch jetzt 30 Tage gratis und dafür noch 5 € geschenkt bekommen. Auch interessantes Konzept. Du bist auch so jemand, der sich dann noch freut, wenn du das Ohr gehauen wird. Nur 5 € geschenkt bekommen, obwohl ich nur 30 Monate zahle. Und ich kriege noch einen Roller zu meinem Handyvertrag dazu, voll günstig. Ein Roller? So. Das war ein einziger Triumphmarsch. Das war schön. Das war so schön. Um den Eiffelturm herum. Das machen wir jetzt immer so. Ich würde jetzt nicht immer die gleiche Geschichte hören wollen, ehrlich gesagt. Oh komm, die war doch gut. Die kann man nochmal ein zweites hören. Die liegt jetzt zu Jürgen daheim in die Kiste und dann kommt er nochmal raus. Ich erfinde auch noch ein paar noch lebende Leute. Das wäre schön, wenn wir ein surreales Jahr einlegen würden und wir, es gibt auch so Podcasts, die als Konzept haben, dass sie immer das Gleiche hören oder immer den gleichen Film antun und so. Mir und fällt nur einer ein, aber der ist legendär gut. Die nächsten 10 Folgen einfach immer die gleiche Geschichte. Leute, wenn ihr es noch nicht getan habt, Last September in Monaco. Aber die hat noch, glaube ich, auch ein Vorbild. Die haben das doch... Ist ja, ja, das ist von... Nicht. Nee, das ist aus auch aus Australien, glaube ich, irgendwo kopiert, ja. Australien? Ja. Aber also dieser Verfall dieser beiden Menschen, wie sie sich durch immer das gleiche... Das will man doch auch hören, wenn jemand verfällt. So. Das ist wirklich gut. Großartig. Sehr gut. So. Dann verfallen wir mal ins Bett. Und gute Nacht, Josh. Du hast noch halbes Kascher-Sandwich. Dein Leben ist einfach nur noch nicht schön. Ganz ein halbes, aber das werde ich auf dem Weg zum Auto verspeisen. Geil. Tschüss. Gute Nacht, Josh. Tschüss. Gute Nacht.